Ja, lass mich gerade noch den Level Candy Crush, dann oh, ja, wegen mir, toll. Jetzt habe ich verloren. Sonntagabend, 18 Uhr. Fuck, die Weltraumwaffen sind da. Was verliert man da denn? Überpünktlich. Hallo Leute. Es kommt Damit wieder hättet ihr von nicht vorne gerechnet, ha? an. Ja. Wir sind heute nur zu dritt bisher. Bei uns die Erkältungssaison fordert ihren Tribut leider. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das mal mit der Woche. War ja eigentlich nicht viel los, oder? War was los? Ja, schon ein bisschen, ne? Hat jemand den Tagesspiegel gelesen? Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, über den Artikel von Fatina Kailani, weich sein als Makel. Und wir haben uns da ja schon gefreut, dass jemand sowas mal sagt, wie die Frau Kailani. Und das hat natürlich das entsprechende Echo gegeben auf Twitter und dem Blätterwald. Und, ja, und die gute Frau Kalani hat dann noch einen Artikel geschrieben. Und den haben wir hier. Hallo, was ist los, OPEX? Hallo. Oh, wir empfangen eine Sendung vom OPEX. OPEX, kannst du uns hören? Ja, hallo. Wir Irgendwas hören dich brummt auch. bei dir Alles ganz gut. stark. Du musst mal deine Sendeantenne noch ein bisschen ausrichten. Wir haben ein paar Störgeräusche. Ist das so ein Surren im Hintergrund? Ja. Ja, das sind keine Störgeräusche, das ist mein Fuß-Jacuzzi. Er hat mir so Kannst doch eine. hier nicht, du kannst doch nicht hier deinen Fuß-Jacuzzi. Das geht doch Guck nicht, mal, Opex. das ist gerade nur auf Vibration an, ich kann auch Bläschen anmachen. Was Ja, Jacuzzi denn? ohne Bläschen ist doch kein Jacuzzi, also komm. Ja, das ist einfach nur Menschensuppe, ja. Dumm, das Opex, das nervt. läuft in unsere ganzen Instrumente hier von der Raumstation. Macht das aus, ja. Yeah. Oh, ich kann mich ja auch hier stumm schalten, hä? Das kannst du auch. Ja, kann auch nichts sagen, wie Chris so schön sagt. Da sollen die Leute sagen, hier, ja, hier, der Chris, der diktiert uns allen, wie wir uns zu verhalten haben. Und dann Opex, kommt du kannst dich auch stumm schalten, so für 2 Stunden oder so. Und dann geht ihr alle weg Grob und ich bleibe da. Und dann kommt die OPEX-Show, das ist die Opex macht die Aftershow, Niemand da, nur OPEX. dann mache ich die ganzen Tabs dann nochmal neu auf und dann kann der Opex nochmal von vorne anfangen. Ich bin dann so wie Bernd das Brot einfach so. Mist. Mist. Sehr schön. Ja, toll. Ja, Ja, was? dieser wunderbare Artikel ist quasi das Ausschlachten des ersten Artikels oder die Reaktion auf den ersten Artikel. Ja, weil ich hatte es ja angedeutet, es gab einige. Also es gab einen Artikel von Hasdan Kazim im Tagesspiegel. Es gab einen Artikel von Quattro Milf in hier im Volksverpetzer. Es gab diverse Wortmeldungen auf Twitter. Also es war sehr unterhaltsam, der gesamten identitätspolitischen Linken beim Meltdown zuzugucken. Fast so lustig wie die Auswirkungen von Clubhouse zu studieren in der letzten Woche. Meltdown, Meltdown, ja, genau. Wer profitiert von Antirassismus? Antirassisten. Wo war es? Ach ja, hier. Das ist eigentlich der Teil, da haben wir eben gerade schon drüber gesprochen, Chris und ich. Das ist der Teil, der wirklich, wirklich gut ist. Ich mache mir Sorgen um die Pressefreiheit. Diese meinungsstarke Gruppe, also die Woken-Aktivisten, ist eine Gefahr für die Pressefreiheit. Davon bin ich inzwischen überzeugt. Sie ist bestens in den Redaktionen vernetzt und entwickelt ungeheure Diskursmacht, mit der sie tief in die öffentliche Meinungsbildung eingreift. Könnte meinen, die Frau Kailani hatte Weltraumaffen gehört. Genau das erzählen wir seit fast 5 Jahren. Nächste Woche übrigens aufs Jahr, auf den Tag genau 5 Jahre. Da Meinungsvielfalt und der Wettbewerb um die besten Ideen die Grundlage für den Erfolg der Demokratie bilden, ist sie auch eine Gefahr für die Demokratie. Irritiert hat mich, dass auch Mitarbeiter der öffentlich-rechtlichen Sender hierbei mitmachten. Journalisten sollten in alle Richtungen Distanz halten, das ist meine Überzeugung. Sie dürfen keine Aktivisten sein. Hat einer von uns irgendwie an dem Text mitgearbeitet? Ich weiß nicht, das hört sich so. nach unseren Forderungen an. Die Eiferer auf Twitter halten sich für die besseren Menschen, sind dabei aber gnadenlos intolerant. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Autoren sich einen Text wie meinen eher verkneifen, um sich Ärger zu ersparen. Warnen wir seit, wie gesagt, fast 5 Jahren vor. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Der Sturm begann Freitag früh, tobte das ganze Wochenende über und bekam Montag nochmal neuen Schub, weil sich 3 Personen, die sich angegriffen gefühlt haben, hingesetzt und Entgegnungen geschrieben hatten. Eine davon erschien hier im Tagesspiegel. Keiner von ihnen hatte meinen Text so verstanden, wie er gemeint war. Ich hatte den Verdacht, dass sie aus eigener Betroffenheit zu nah dran sind, um noch aus der Distanz draufschauen zu können. Oder hatte ich mich wirklich so missverständlich ausgedrückt? Andererseits gab es ja auch massenhaft Leute, die mich richtig verstanden haben. Es musste also zumindest zum Teil von der Brille abhängen, die jemand beim Lesen aufhat. Ja, aber das wurde ja auch gleich wieder vorgeworfen, dass die falschen Leute sich von dem Text haben angesprochen gefühlt haben. Ist aber eine sehr, also ist logisch konsistent auf jeden Fall. Also kann man nichts gegen sagen eigentlich, ne? Also so von der Argumentation her eine logische Schlussfolgerung, würde ich sagen. Aber dann liest du halt den Herrn Kasim in seiner Entgegnung und dann sagt er, und wer dann auch noch behauptet, wir würden Weißen abverlangen, ihre Privilegiertheit als Makel anzuerkennen, hat das Problem und seit Ausmaß wahrlich nicht verstanden. Es geht darum, dass Weiße erst einmal überhaupt die Privilegien anerkennen, die man in einem Land wie Deutschland als Person of Color nicht hat. Es ist nämlich durchaus ein Privileg, nicht gleich von oben herab und unfreundlich behandelt oder gleich ignoriert zu werden. Nicht ständig unter Generalverdacht wegen diesem und jenem gestellt zu werden, so wie zum Beispiel Nazi zu sein. Hasnain, meinst du das? Nur weil man nicht weiß ist und nicht befürchten zu müssen, eine Wohnung oder einen Job nicht zu bekommen, nur weil man Mohammed oder Fatima und nicht Maximilian oder Julia heißt. Was uns jetzt schon klar sein muss, wir werden nichts Neues lesen in den Entgegnungen ihrer Kritiker. Das wird alles aufgewärmter Scheiß. Ja, und das ist auch das Ding. Ne? Also das ist ja im Endeffekt auch was dabei halt wirklich auffällt, dass dieses Ganze, wie die sich da die Finger wund schreiben, ja im Endeffekt auch nichts anderes bewirkt, als dass sie selber halt das getan haben, also irgendwas geschrieben haben, weil im Endeffekt dieses, was sie da meinen, mit von wegen Leute sollen das anerkennen oder so, also ich weiß nicht, ob die selber denken, dass das irgendeine Art von praktischer Fortschritt oder so darstellt oder irgendeine Art von real politischem Fortschritt irgendwie darstellt, dass die Leute ihre Privilegien anerkennen. Also das ist rein metaphysisches Blabla, irgendwelche psychologische, die Leute das falsche Bewusstsein und brauchen jetzt das richtige Bewusstsein, also irgendwelche marxistischen Theorien oder so könnte man da höchstens noch reinsehen. Ja, aber du musst nicht mal so weit gehen. Du könntest doch einfach sagen, er ist wie ein Priester, der sagt, ihr müsst zur Beichte gehen, damit ihr rein seid. So. Ja, eben, das meine ich ja mit metaphysisch halt, ne? Also das ist ein Aspekt davon, wie man das lesen könnte. Also das hat keinerlei praktische Relevanz. Und auch dieses Ganze, die müssen das dann nicht mehr denken, dass dies und das so und so irgendwie ist. Ja, also, dann sollten sie vielleicht aufhören, das zu denken, keine Ahnung, an sich selber arbeiten oder so. Ob das überhaupt so schlau ist, das vorauszusetzen, weil im Endeffekt haben die ja dann auch die Vorurteile quasi, dass irgendwelche Sachen dann davon abhängen oder so, die sie im Regelfall auch nur behindern werden. Das ist ja auch nichts, was praktisch irgendeinen Nutzen hätte. Es ist nur Neurose bestenfalls. Also. Sie sagt ja auch, kümmere dich doch einfach nicht drum, will ich ihnen zurufen. Guck mal, du liegst gar nicht in Ketten. Wieso ist es wichtig, von irgendwem anerkannt zu werden? Wessen Support kann deine Wunde heilen, die du so öffentlich zur Schau trägst? Das kannst du nur selbst. Mach einfach dein Ding. Es gibt ja auch viele erfolgreiche Menschen mit nicht weißer Hautfarbe, die diesen Weg gegangen sind. Oder mache ich es mir damit vielleicht zu einfach? Nee. Vielleicht habe ich nicht genug Schlimmes erlebt. Es geht ja auch um Identitätskonstruktion. gar nicht so einfach, positiv zu bestimmen, wer man ist. Das ist viel einfacher, dies durch Abgrenzung von anderen zu tun. Ja, ja, das ist auch ein, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Das ist auch ein richtiger Aspekt, dieses ganze Ding von wegen Zugehörigkeit oder so, was sie ja im Endeffekt da auch meinen zu brauchen halt. Und auch wieder, im Endeffekt sind es Ausflüchte, um irgendwie, ja, das eigene Ding zu machen, was man irgendwie machen möchte. Sich damit zu beschäftigen, womit man sich halt beschäftigen möchte. Und das hält einem ja im Endeffekt nur ab. Also. Heutige Weiße können sich mit vergangenem Unrecht auseinandersetzen, aber sie können es nicht ungeschehen machen. Heutige Nicht-Weiße können versuchen, ihre Geschichte nicht mehr von anderen schreiben zu lassen. Alle zusammen können dazu beitragen, in Zukunft besser miteinander umzugehen. Ja, ich glaube, Fatina kennt, also jetzt weiß sie wahrscheinlich, wie es ist, aber vielleicht ist ihr noch nicht klar, dass das genauso wieder passieren wird, wenn sie nach einem Dialog fragt. Man, sie wird von nun an wird nie, also sie wird so jemand wie Tichy sein. So. Naja, ja. Ich habe da noch ein bisschen mehr Hoffnung eigentlich. Aber guck mal, da werden doch Leute sagen, wenn Fatina Kailani auf dem Podium sitzt, dann komme ich nicht und solche Sachen. Da kannst du aber von ausgehen. Ja, gut. Das könnte schon eventuell sein. Ziemlich ja. Sicher. Aber also, ja, also. So heftig wie die, ich meine, wir können ja mal zu den Twitter, weiß nicht, hast du diesen Thread vom Don? Ja, ich habe das alles dabei, aber ich wollte einfach nochmal, solange wir es noch offen haben, ja, was du gerade meintest. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass es halt jetzt in so eine Blase auch reingerutscht ist, weil dieses Tagesspiegel-Ding, also wir hatten zwar schon ein, zwei Mal ein paar Sachen auf dem Tagesspiegel, die ganz gute Einwürfe waren, also das ist nicht Taz-Level, würde ich jetzt mal sagen, also was wir ja eigentlich wirklich nur dabei haben, um halt einen Kopf drüber zu schütteln. Also da ist es doch schon ein bisschen besser. Aber der Tagesspiegel ist auch schon so eines von diesen, ja, so süddeutsche Level halt, ne? Also ziemlich identitätspolitisch positiv da, also aus unserer Sicht negativ. Und ja, dass vielleicht ein paar Leute, weil das ist ja auch wirklich jetzt halt mal nicht ein moralisches Argument, ne, sondern es ist halt wirklich mal ein Argument. So ein Argument mit, guck doch mal, wie das ist. Und das, also ich glaube halt schon, dass das ziemlich schwierig halt unter den Teppich zu kehren sein wird. Und zumal sie ja hier es auch vermieden hat, und das war auch ein Aspekt, den wir jetzt nicht dabei haben, aber was diese Woche auch aufgekocht ist, dass die Dame auch den Thilo Sarrazin schon mal verteidigt hat, und zwar auf eine Art und Weise, die wir es hier halt auch schon getan haben, also indem sie halt gesagt hat, dass seine Thesen, wo es ja immer heißt, das wären so krude Thesen oder so total abgehobenes Zeug und total rassistisch eindeutig und solche Dinge, das sieht sie halt auch nicht so, sondern dass das halt teilweise wirklich gut argumentiert ist, was er halt schreibt. Und ja, das wurde jetzt diese Woche natürlich auch vorgehalten, dass sie ja den Oberrassisten Sarrazin, der ja auch unsere Gesellschaft so verzaubert hat, dass sie jetzt wieder so rassistisch ist oder so. Diese ganze Mythenbildung, die da betrieben wurde im Journalismus zu dem Herrn Sarrazin, das wurde ihr da auch vorgehalten, dass sie ja, aber da nicht ja, der Kirche angehört. Ja. Der Gag ist ja, dass der Tweet 11 Jahre alt ist. Dass der sogar noch vor dem Erscheinen von Deutschland schafft sich abgemacht worden ist. Okay. Das ist halt schon so, okay, wenn ihr so weit zurückgehen müsst, um Dreck zu finden, den ihr werfen könnt, und der dann noch nicht mal kleben bleibt. Ja. Was ist euer Argument? Ja, die hat mal was geschrieben, was euch nicht gefällt. Ja, bevor wir jetzt zu den Sachen übergehen, ich hätte das hier direkt danach dahinter nochmal gepackt, weil zum Thema Antirassismus und so weiter gibt es dieses Jahr ja auch noch das Buch von der guten Judith Bassert, was am Ende März erscheinen wird. Eieieiei, Dauerwerbesendung. Ich habe es bisher erst einmal erwähnt, ja. Ist das die, die mich blockiert hat? Ja, das ist die, die dich blockiert hat. Voll. Er hat mir seinen Safe Space zeigen wollen. Ja, und jetzt schämt sie sich, guck mal. Jetzt hast du das Buch geschrieben, so schäm dich, das ist der Name. Ja, so. Das ist für dich. Schäm dich. Schäm dich, wie kannst du nur... Ja, genau. Also da wird es ja auch um diese ganzen Dinge gehen mit dem Antirassismus und der politischen Bildung und Journalismus und dieses ganze Zeug. Also es verspricht interessant zu werden, sagen wir es mal so. Ich werde es mir auf jeden Fall durchlesen. Ist das jetzt der Vorstream? So, das ist der Stream für die Weltraumaffen von einem Weltraumaffen mitgeliehen, so, bevor der Stream losgeht. Wir werden nicht die Bücher im Stream besprechen. Das ist einfach nur für uns so die Infos. Danke. Ja, dauert ja leider noch mindestens zwei Lockdown-Verlängerungen, bis es rauskommt, ne? März. Wie wir das schon in so Dingen zählen, ja. Aber hier den ersten von den edlen Rittern in Weiß, die sofort sich angesprochen gefühlt haben. Der Herr Meißner zitiert hier auch den Satz, den ich eben über die meinungsstarke Gruppe und die öffentliche Meinungsbildung. Fatina Kelani reagiert damit harsch. Damit zum Teil auf harsche Kritik an ihrer polarisierenden Kolumne, ach, heute ist ein Knoten drin, Kolumne zum Thema Rassismus, die sie selbst als Shitstorm empfand. Und klar, Shitstorms sind nicht toll, ich gönne sie keiner oder keinem. Trotzdem bringt mich ihre Reaktion zum Verzweifeln, dass sie sich missverstanden fühlt, schön und gut, das darf klargestellt werden. Aber dass sie ihren Kritiker innen unterstellt, die Pressefreiheit zu bedrohen und mit ungeheurer Diskursmacht zu operieren. Viele der Kritiker innen des Beitrags werden im Netz und anderswo seit Jahren bedroht, zum Teil mit dem Tod. Jetzt werden sie indirekt bezichtigt, zur Lügenpresse zu gehören. Wir erinnern uns, das ist ein Schlagwort von Pegida. Es fällt nicht wörtlich. Aber es klingt doch an. Der Also Herr die empfinden das Meißner. quasi selber als Shitstorm, ja? So, oder wie? Nee, es ist Die gerechtfertigt, harsche, ne? Das, das was ist sie zum Teil damit ja harsche meinen Kritik, wollen. aber die empfinden es als Shitstorm, ja. Nee, sie empfindet das selber als Shitstorm. Nee, Oder. ich meine die Ja. Kritik jetzt generell an dem Matthias Meissner in dem Fall jetzt. Nee, nee, nee, nee. Also den Shitstorm meinte er, damit meinte er, dass sie, also die Fatina Kalani, diese Reaktion als Shitstorm erlebt hat. Ja, und er hat ja gerade das die erlebte Realität von vielen Leuten angeführt, die zum Teil harsche Kritik auch als Shitstorm empfinden. Ich Ja, das halte ja nur, ich könnte halte man so nur die Spiegel sehen. vor. Aber was für eine perfide Konstruktion. Ich sage nochmal, der Mann ist Journalist und er schreibt Sätze wie, jetzt werden Sie indirekt bezichtigt, zur Lügenpresse zu gehören. Wir erinnern uns, das ist ein Schlagwort von Pegida. Es fällt nicht wörtlich, aber es klingt doch an. Empirisch geahnt, was die Frau Kailani da meint. Ja, Ist und das frech? es ist ja auch eine absolut falsche Darstellung von dem, was sie halt tatsächlich sagt. Sie formuliert das ja relativ klar, ihre Anschuldigung im Endeffekt, nämlich, dass die Leute da zu nah dran sind, dass sie ja Aktivisten sind in ihrer Sache. Und das ist, denke ich, ziemlich offensichtlich der Fall. Und es ist auch ganz, das kann man auch ohne weiteres sehen, ohne den Leuten vorzuwerfen, dass sie jetzt wirklich aktiv lügen. Wobei das natürlich auch so sein kann, dass sie auch so weit gehen, um ihren Aktivismus da voranzutreiben, halt Sachen, von denen sie selber wissen, dass sie falsch sind, auch falsch darzustellen. Aber das ist natürlich nicht zwangsläufig so. Es kann auch genauso gut sein, dass die Leute einfach das nicht sehen wollen, nicht wahrhaben wollen, wie die Welt halt wirklich ist. Und das Problem an der Sache ist nur, wenn man Journalist ist, dann hat man ja im Endeffekt. Also das Ganze macht ja keinen Sinn. Also die Aufgabe, die man hat, ist, den Leuten dabei zu helfen, die Welt so zu sehen, wie sie halt ist und zu verstehen. Und das beißt sich mit, wenn man die Welt in einer bestimmten Art und Weise gerne haben möchte und in eine bestimmte Richtung irgendwie gerne kommen möchte. Da gibt es halt einen Zielkonflikt. Natürlich sind alle Leute irgendwie, haben alle Leute irgendwelche politischen Ansichten und gerade auch, wenn man sich natürlich von früh bis spät mit irgendwelchen politischen Dingen beschäftigt, dann hat man vielleicht auch mehr politische Ansichten als jetzt jemand, der einfach nur Privatmensch ist und ja, irgendwas arbeitet, was jetzt mit Politik nichts zu tun hat und auch nicht regelmäßig Zeitung liest oder so. Und das ist schon richtig, aber dann ist es halt trotzdem nochmal ein Unterschied, ja, ob man jetzt in so einer Ecke da irgendwie drin sitzt und irgendwie meint, das müsste jetzt alles so und so sein, weil ansonsten geht die Welt unter, ne? Oder ob man ja dann auch ein bisschen Arbeit da reinsteckt, seine eigenen politischen Ansichten immer mal wieder zu prüfen und auch vor allen Dingen immer mal wieder mit anderen Leuten redet, die auch diese Ansichten nicht teilen oder denen komplett entgegenstehen, um die auch, wenn es nur alleine dafür ist, dass man die auch richtig darstellen kann und dass man, wenn man die über die schreibt, dann nichts denen in den Mund legen muss oder solche Dinge. Und das ist ja eigentlich im Endeffekt das Phänomen, was wir da auch mal wieder begutachten, dass diese ganzen Expertinnen da sonst wie was irgendwie reden über ihre Opposition und was die angeblich alles für Ziele hat und wer da angeblich mit wem zusammensteckt und lauter solche Dinge. Und da ist es ziemlich eindeutig, würde ich mal sagen, dass man da irgendwas hin und her konstruiert, damit es ja irgendwie man da den Hebel und die Handhabe hat, um zu sagen, so ja, wir müssen jetzt hiergegen vorgehen, wir müssen da was machen, wir brauchen diese politische Entscheidung, jene politische Entscheidung. Und warum wird denn jetzt endlich nicht mal nicht? Und warum können wir denn jetzt nicht endlich mal hier und so weiter und so fort? Ne? Also das ist ja im Endeffekt das Problem. Ja, er sagt dann auch im nächsten Tweet gleich was, wo wir auch herzlich lachen werden. Eifere Aktivisten, gnadenlos intolerant, Fatina Kelani geht mit ihren KritikerInnen auf Twitter und anderswo nicht gerade zahm um. Gilt denn der alte Satz nicht mehr? Wer austeilt, muss auch einstecken können? Also, wie kann man so blöd Aus sein? der Und alle Blase vor gesagt allen Dingen. irgendwie. Aus der Blase vor allen Dingen. Das hat fucking Gamergate euch 2014 gesagt. Ja, und das haben wir ja gerade gehört, wie sie das aus der anderen Richtung sehen. Aus der anderen Richtung ist es ein Lügenpressevorwurf, genauso wie von Pegida. Hahaha. Schachmatt. Atheisten. Zu guter Letzt, ich kann mir jetzt vorstellen, dass Autoren sich einen Text wie meinen eher verkneifen, um sich Ärger zu ersparen, schreibt Fatina Kailani. Vielleicht ist dieser Gedanke dann doch zu schön, um wahr zu sein. Also wir haben ja einen Journalisten, der feiert, wenn andere Journalisten einen Text nicht veröffentlichen, der ihm nicht gefallen würde. Und das hält er für einen schönen Gedanken. Zu schön, um wahr zu sein. Ein Journalist, in Anführungszeichen. Matthias Meissner vom Tagesspiegel. Ja, und hier haben wir die Quattro-Milf, Jasmina Kuhnke oder wie ich sie gerne nenne, Jasmina Junke. Twitter-Freunde werden wissen, wo der Witz hingeht. Das ist einfach ein Scheißtext. Sorry. Also, der ist so. Den schreibe ich dir in einer Viertelstunde. Ach, in 10, ach, in 5 Minuten schreibe ich dir den so. Einfach nur, ich könnte den schreiben, obwohl ich gar nicht diese Position vertrete. Und dann fängt sie auch noch mehr oder weniger an mit Kailanis Text war eine unterkomplexe Verknüpfung von Boshaftigkeiten ohne Kenntnis antirassistischer Arbeit und rassismuskritischer Ideen. Ihr Ziel war keine Verständigung, sondern Beleidigung. Ich kann deswegen nicht so tun, als wäre es ein Diskussionsbeitrag auf Augenhöhe gewesen, auf den ich eingehen will. Ich wurde als Aktivist in dem Text explizit beschrieben. Ein Tweet von mir wurde verlinkt. Die Autorin war also nur an der persönlichen Ebene interessiert und so antworte ich ihr auch. Die Korrektur ihrer Fehlschlüsse, falscher Darstellungen und inhaltlicher Fehler ist nicht meine Aufgabe. Educate yourself, Lord. Der Kampf für Rassismus ist bereits seit Jahrhunderten ein Geschäftsmodell. Empörungsnachschub inklusive. Das ist der falsche Weg. Nur weil der Tagesspiegel gerade seinen 75. Geburtstag gefeiert hat, muss er sich nicht aufführen wie unliebsame, betagte Verwandte auf einem Familienfest, die nach dem dritten Glas Likör davon anfangen, dass die Schwarzen sich doch bitte nicht mehr so haben sollen. Leider war das der Eindruck, den das Meinungsstück, wenn Weißsein zum Makel gemacht wird, bei vielen hinterlassen hat, als rückständiger Versuch, eine aktuelle Rassismusdebatte ins Jahr 1963 zu übertragen. Ich könnte mir jetzt die Mühe machen und zurück bis zu unserer kolonialen Vergangenheit gehen, um die schlampige Arbeitsweise der Autorin, die diese Antirassismuskritik verfasst hat, argumentativ zu zerlegen. Aber dafür zahlt mir der Tagesspiegel zu wenig. Sorry, das ist so cringe. Das ist wie eine 16-Jährige auf dem fucking Schulhof, Jasmina Junke. Aber zurück in die 60er Jahre versetzt. Oh Mann, ey. Ihre Autorin hat noch nicht einmal versucht, ihren eigenen Rassismus zu kaschieren. Jedes Kind würde heute zudem sagen, juckt doch niemanden, ob sie weiße, braune oder grüne Haut hat. Ist das All Lives Matter der bürgerlichen Mitte? Solange man nämlich das Privileg besitzt, wegen der Hautfarbe den Schutz der Mehrheitsgesellschaft zu genießen, den du auch genießt, Jasmina Junke. Der Schutz eines jeden ist bei uns gesetzlich geregelt. Braucht es einen wirklich nicht zu jucken, was mit den anderen, den BIPOC ist. Meine Kinder sind POC. Was meint ihre Autorin also, wenn sie jedes Kind schreibt? Meine Kinder sind Opfer. Was meint die Autorin? Ja, das meint sie. Meine Kinder sind Opfer. Die Autorin beweist jedoch ein großes Verständnis für Humor, indem sie AktivistInnen wie mir vorwirft, vom Kampf gegen Rassismus zu profitieren. Immerhin war keiner ihrer Beiträge bisher auch nur ähnlich erfolgreich wie der, den sie über uns und unseren Aktivismus schrieb. Frau Kailani, wie viele Ihrer neuen Follower auf Twitter gehen auf meinen Nacken? Es ist bodenlos niveaulos. Und ich meine, wir sind es vom Volksverpetzer gewöhnt, aber es ist, ja, Quattro Milf. Bravo. Und weil ja Hasan Kasim und Quattro Milf nicht gereicht haben, können wir jetzt noch mal hier kurz drüber gucken. Margarete, endlich mal wieder Margarete. Schwarz-lesbisch-arm Jackpot. Wer über Rassismus schreibt, verdient manchmal auch Geld damit. Einige sehen darin ein Problem. Bitte was? Nee, Margarete. Das Problem sehen die Leute in was anderem. Das Problem sehen die Leute zum Beispiel darin, dass diese Meinung mit irgendwie fast einer Milliarde in den nächsten Jahren in die Köpfe der Leute gepresst werden soll. Dieser ganze Unsinn, Critical Race Theory, überhaupt Critical Theory, und Gender und der ganze Kram. Es geht um das Geld vor allem auch, dass ihr für eure Kolumne nicht die Welt verdient. Das weiß auch die Frau Kailani und das wissen auch wir. Es ist immer noch zu viel Geld, was ihr da kriegt, aber auch handwerklich einfach auch zu viel Geld. Ganz ehrlich, wenn ich sehe, was die Frau Kuhnke da eben geschrieben hat, dafür müsste die mir Geld zahlen und viel, wenn ich das veröffentlichen sollte irgendwo. Ja, aber natürlich, ja, ist hier der gleiche Blödsinn. Man kann ja gar kein Geld damit verdienen. Ja, wir kennen das ja alle, Opfer-Abo ist ja schon Unwort des Jahres 2012 gewesen. Was genau soll der Vorwurf sein, wenn Menschen Bücher über Rassismus schreiben und damit Geld verdienen? Nochmal, es geht nicht um das Geld, das sie mit den Büchern verdienen, sondern dass sie dann zum Beispiel über die Bundeszentrale für politische Bildung nochmal verlegt werden, obwohl sie einfach vom Inhalt her fragwürdig sind und ob die Frage ist, ob die überhaupt geeignet sind für solche Sachen, dass Schüler die lesen. Weil die könnten glauben, sie seien von Rassisten umgeben. Das ist doch auch nicht. Na. Mit Twittern verdient man kein Geld. Für diejenigen, die es nicht wissen, sagt Frau Stokowski. Nö, deswegen gab es ja auch diesen Teil aus dem Artikel, den wir auch hervorgehoben haben, mit mit der Aussage, dass die Diskurshoheit, ne, das ist meines Erachtens nach auch das Haupt, der Knackpunkt eigentlich an der ganzen Sache. Und das ist ja auch das Problem mit der Bundeszentrale für politische Bildung eigentlich generell, dass sie ja nicht nur, dass sie diese Bücher verlegen, sie verlegen ja auch nichts anderes. Also diese Dinge werden ja quasi immer so hingestellt, als wäre das quasi jetzt sozusagen die Weltformel, mit der wir jetzt alles irgendwie in der Gesellschaft beschreiben können. Und das ist es nicht. Es ist politische Ideologie, die ja jetzt auch nicht verboten gehört oder so, aber die, finde ich, hinterfragt gehört und sich da nicht irgendwie aufschwingen darf, als jetzt irgendwie das Einzige, was irgendwie vertretbar ist, während man irgendwie von früh bis spät abkotzt, was irgendwie wohin führt und welche Gedanken irgendwie zu welchen anderen Gedanken führen und dann hinterher irgendwie die ganze Gesellschaft hier vergiften und uns alle irgendwie den Tod bringen oder so. Und das ist ja jetzt ohne Übertreibung das, was ja im Endeffekt, also was, das haben wir jetzt dieses Mal auch nicht dabei, aber die Frau Baerbock hat ja diese Woche auch irgendwie einen Bock geschossen, als sie da irgendwie meinte, man hätte den Trump schon vor Jahren irgendwie von Twitter löschen müssen, wegen den ganzen Sachen, die sie aber nicht genannt hat konkret und ja auch die neueren Sachen natürlich auch nicht weiß, sondern nur darüber wahrscheinlich gelesen hat irgendwo, dass es ja alles irgendwie Aufruf zu irgendwas war, was aber halt ihm tatsächlich ja gar nicht vorgeworfen wird, sondern nur, dass die Sachen, die er gesagt hat, ja angeblich verstanden werden als Aufrufe zu irgendwas, also ja selber keine Aufrufe waren. Und ja, das ist ja im Endeffekt der Knackpunkt an der ganzen Sache. Ja. Und solange es noch professionelle Rassisten gibt, einige davon sitzen im Deutschen Bundestag, braucht es unbedingt professionelle Antirassisten. Na dann, Margarete. Ich meine, es ist ein Geschäftsmodell. Ja, natürlich. Alleine die ganzen GoFundMes und diese ganzen Sachen. Und auch, wenn ich dann sehe, jetzt kommt wieder ein neues Buch von Sabbelsibbel raus, und dann machen die ja nicht mal was Neues, sondern sie kleistern nur ihre Kolumnen aus dem Missy-Magazin der letzten 10 Jahre irgendwie aneinander. Und das wird dann auch wieder verkauft. Und ich wette, das wird auch wieder über die Bundeszentrale für politische Bildung kommen. Müssen wir mal die Augen aufhalten. Na, ich glaube, Siebel war bisher noch nicht. Also ja, eben, deshalb. Wenn man Jakubi Fahrer und Stokowski, dann muss man auch sehen. Aber Jakubi Fahrer war auch über die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich kann mich nur an Stokowski nicht, erinnern und an die hier, die Ehmke und die war ja da auch und auch hier die nicht, mit dem Weißen. Unsere Heimat ist euer Albtraum oder nicht? Ich weiß es nicht. Das hat die Bundeszentrale auch verlegt, ich weiß auch nicht mehr. Würde ich jetzt lieber nichts behaupten, was wir nicht. Ja, nee, dass wir behaupten das Gegenteil. Ja, hier, das ist einfach mal ein lustiger Thread, den man mal durchscrollen kann von Don Alfonso. Der hat sich die Mühe gemacht, so die schönsten Sachen da mal zusammenzusuchen. Wo sind wir jetzt? Genau. Hier haben wir zum Beispiel jemand von den Grünen, der sagt, dass in unserem immer noch rassistisch strukturierten Land POC die Pressefreiheit gefährden. Es wird dringend Zeit, dass Frau Kailani dazulernt, vor allem im Bereich struktureller Rassismus, und dass Entschuldigungen im Gegenteil von Größe zeugen. Einfach ausprobieren. Ja, das sind die Grünen ja auch die Instanz dafür. Also ich sage auch nur Frau Baerbock mit ihrem Thomas Kemmerich, dass sie ihn da, ohne ihn namentlich zu erwähnen, irgendwie als Faschisten bezeichnet hat oder als Neonazi oder so, der da irgendwie in Thüringen Ministerpräsident geworden ist und sich dann hinterher entschuldigt hat mit, man hätte sie falsch verstanden oder so, oder tut mir leid, dass ich nicht richtig verstanden wurde, oder irgend so eine Null-Entschuldigung, obwohl das meines Erachtens nach wirklich eine absolute Frechheit ist. Oder zumindest davon zeugt, also wenn wir ihr jetzt mal nicht unterstellen wollen, dass sie das mit Absicht so hindrehen wollte, sondern dass es einfach in ihrem Schädel auch wegen dieser Dauerbefeuerung schon kein Unterschied mehr besteht zwischen Herrn Kemmerich und Herrn hier Höcke, dann ist es halt immer noch Blödsinn, ne, was sie da irgendwie geredet hat, wo aus meiner Sicht eine Entschuldigung bedeutet, ja, tut mir leid, habe ich nicht richtig nachgedacht oder so, ist natürlich Quatsch oder so. Das wäre für mich eine Entschuldigung, aber nicht irgendwie, ja, tut mir leid, dass man mich nicht verstanden hat. Also. Ja, und drunter dem finde ich sehr schön, du kannst ein Stück hochscrollen vielleicht. Feminismus hört auf Frauen, besonders mit Zuwanderungsgeschichte. Außer sie haben meine andere Meinung, da beschwert sich die Spiegelautorin Karen Stokowski bei ihrer Vorgesetzten. Das ist so pervers, wie kann man so etwas durchgehen? Wie kann so etwas durchgehen? Fällt in der Redaktion niemandem auf, dass man schwarzen Menschen nicht erklären soll, dass sie sich selbst auch zu Sklaven machen? Ja, ich bin mir fast sicher, dass keiner der Leute, die in die Diskussion involviert waren, jemals in einem auf einer Baumwollplantage gearbeitet hat gegen seinen Willen. Also ja, das ist auch wieder so ein. Man darf mich einen Nazi nennen. Man darf zu mir sagen, du bist der Nachfolger irgendwie genetisch von den allerschlimmsten, bösesten und das macht dich auch dazu. Ich darf nicht sagen, dass sich ein Schwarzer selbst zum Sklave macht, weil ihm sonst irgendwie, weil ich seine zarte Persönlichkeit sonst zerstöre. Margarete, hörst du dir manchmal auch noch selber zu? Ja, und das ist ja auch im Endeffekt dieser gleiche Spruch, den Kanye West irgendwann, glaube ich, mal gebracht hat, ne? Mit diesem sich selbst zum Sklaven machen. Ja, mal ganz abgesehen davon, diese Formulierung mit dem, fällt denn das in der Redaktion niemandem auf? Das ist auch so ein Evergreen, ne? Also, nee, warte mal, wir können das noch viel expliziter, wenn du runterscrollst, bis du Mario Sixtus findest. Nicht weit, da sind wir schon. Obix, hör schon wieder Luft holen. Nimm Abstand von deinem. Das ist absurd. Nimm etwas Abstand von deinem Mikrofon, bitte. Ja. Ich atme hier. Erst brummt er, dann atmet er. Ich kann so nicht arbeiten. Das ist auf so vielen Ebenen zum Kotzen, sagt Mario Sixtus. Meinungskolumne hin oder her, das hätte dem Tagesspiegel so niemals durchgehen dürfen. Mario Sixtus. Nicht Josef Goebbels, Mario Sixtus. Was hätte im Tagesspiegel gesagt? Das ist einfach bizarr, sagt Dieter Ast. Der Chefredakteur des Tagesspiegels sollte sich mal dazu äußern. Karen. Beste Stelle, sagt Annette Selle, beste Stelle. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Autoren sich einen Text wie meinen eher verkneifen, um sich Ärger zu ersparen. Ich hätte mir den Text verkniffen, weil er alles von A bis Z erfüllt, was ich jemals zu Rassismus-Irrtümern und Denkfehlern erfahren habe. Aber gut. Denkfehler. Ja, Denkfehler. Du bist doof. Du verstehst es nicht. Du bist einfach zu dumm. Du denkst falsch. Du hast noch nicht genug von dem Kool-Aid getrunken. Soll ich dir noch ein Glas einschenken? Wortwörtlich. Puh. Ja, ideologischer Reinheitstest auf jeden Fall nicht bestanden, ne? Muss man mal ganz klar so sagen. Was ich ein bisschen vermisst habe, ist, dass hier eine Autorin mit Migrationshintergrund massiv angegangen worden ist und keine Medien sich wirklich dazu geäußert haben, im Sinne von irgendwie das zu verurteilen oder zu sagen, so geht es nicht. Hört mal auf. System. Einzelne Journalisten haben sich wie der Don oder so hingestellt und haben halt gesagt, klar, volle Solidarität mit Fatida Kelani, aber das hätte ich mir doch deutlicher gewünscht und lauter und auch von den Leuten, die gerade diese Hetzer beschäftigen, hätte ich mir das gewünscht. Dass die sagen, nee, Moment mal, auch die Frau Kelani darf schreiben, was sie denkt und ihr nehmt euch jetzt mal ein bisschen zusammen. Aber die denkt ja falsch. Tja. Das führt uns doch ins Unheil. Die hat ihre Gehirnschnecke nicht aufgesetzt. FFP2. Bei mir ist die immer verhungert. Auf Color. Grün. Gehirnschnecke auf Color ist auch wieder ein ganz guter Titel eigentlich. Ja, ich glaube auch, dass O in POC steht für Opfer, aber. Politisches Opfer, in Klammern chronisch. Genau. Komm, wen haben wir uns noch mitgebracht? Sind wir bald durch mit der Frau Kelani? Ja, wir sind durch. Eben hat schon jemand gefragt im Chat, was Clubhouse ist. Chris, erklär uns doch mal Clubhouse. Warum ich ausgerechnet? Du bist doch da der Experte. Warum? Für sowas. Ja? Du programmierst doch Web-Apps und so, da kannst du doch wahrscheinlich was dazu sagen. Deswegen weiß ich das, ja. Also nach allem, was ich gehört habe, also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, es ist mega nervig, weil alle, wenn ich jetzt nur davon redet. Das ist meine Experteneinschätzung und ja, dann ist es halt so eine Art Discord, nur irgendwie Twitter-mäßiger oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Nee, das ist ja, es ist sprachbasiert. Und es gibt halt so einzelne Räume, so Themenräume wohl, in die man dann irgendwie eingeladen werden kann. Und da quatschen dann Leute, unter anderem der Ministerpräsident von Thüringen, da kommen wir wahrscheinlich auch noch zu, aber da quatschen halt einfach Leute und die Journalisten, wie sie so sind, gerade die netzaffinen Journalisten, sind alle voll drauf angesprungen. Dazu kommt noch der Hype, dass man momentan irgendwie noch eine Einladung von jemandem braucht, der schon drin ist. Und ein iPhone braucht man auch, wo es natürlich die Journalie auch gleich bevorteilt bei der Sache. Ist klar. Ja, und da kann man sich dann unterhalten. Am schönsten fand ich es zusammengefasst von jemandem, der meinte, das ist wie eine ewige Republika. Oh ja, so schlimm. Aber ich glaube, auf der ewigen Republika würde man die Frau Schunke, glaube ich, nicht reinlassen. Ja, die Säuberungen sollen ja jetzt bald beginnen, habe ich gehört. Okay. Ja, ist doch, was haben wir denn hier auf dem Bildschirm? Erklär uns das doch mal. Ja, das ist die Frau Anna Mareike Krause, die irgendwas mit Öffentlich-Rechtlichen zu tun hat. RBB. Und ja, die war früher, glaube ich, auch mal irgendwie Tagesschau online irgendwas. Social at Tagesschau. Ich glaube, naja. Die ist die Social Media Tante von der Tagesschau. Ja, genau. Und die war ja auch irgendwie involviert in dieses Drama damals um Sascha Pallenberg bei dieser ganzen Fappygate-Geschichte und so. Aber auch damals schon bei diesem, wie hieß das, 10 vor 8? In der FAZ, dieser feministische Blockkreis, der dann irgendwann umgezogen ist. Ob sie da selber was geschrieben hat, weiß ich nicht, aber die war auf jeden Fall bei ganz vielen, die hat auch mal auf diesem Zündfunk-Kongress so einen Vortrag gehalten, der relativ Humbug war. ja, sollte man gar nicht denken. Aber die ist auf jeden Fall auch eine von diesen Aktivisten im Journalismus, ich glaube, das kann man ganz offen so sagen, ne? Und die ja jetzt auch nicht kein Nischendasein führt, wie man an den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben, sieht. Und die hat sich hier auf jeden Fall darüber aufgeregt, dass hier verschiedene Journalisten mit der Frau Schunke geredet haben, die ja, glaube ich, bei Achse des Guten eine Kolumne hat und ansonsten weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, die hat halt so eine, also sie hat sich irgendwie in jeder Bubble versaut, glaube ich, so in jeder extremen Bubble. War mal bei den Linken und jetzt ist sie, glaube ich, eher, würde ich sagen, bisschen AfD, ne, oder sehr konservativ. Hat aber auch schon in Hip-Hop-Videos mitgespielt, was ihr wiederum die Rechten vorhalten, also so ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber für diese Leute hier zählt halt nur, dass die Frau rechts ist, denke ich, in ihrem Kopf. Ja, was ist los im Journalismus, wenn die KollegInnen hier mit Annabel Schunke reden, als wäre nichts? Als ja, wäre nichts. Vielleicht Journalisten, die sich untereinander austauschen, vielleicht auch über den Tellerrand hinweg, Anna-Marieke Krause. Das soll durchaus möglich sein, dass man mit jemandem redet, ohne deswegen sich bei dem anzustecken, bei seinen Ideen oder so. Kann natürlich passieren, aber... Ja, und außerdem, also ich habe ja gerade schon meinen Rant abgehalten über diesen Lügenpressebegriff. Aus meiner Sicht könnte man den halt am besten dadurch entkräftigen, dass man nicht ständig irgendwie raushaut, wie man die Welt haben will. Und welche Leute irgendwie die Bösen sind und so ein Zeug. Im Journalismus. Ja, das ist ja auch nur ein Tweet, der jetzt stellvertretend dafür steht, dass auch da die ganze Blase wieder unterwegs war, bis hin zu unserer guten Laser-Uschi, die gesagt hat, dass das ganz schlimm ist, dass da so wenig moderiert wird und dass das eine ganz schreckliche Plattform ist, während sie halt hauptberuflich für TikTok arbeitet. Die hat wahrscheinlich Angst, dass TikTok jetzt einen Bach runtergeht, weil das nächste Schwein durchs Dorf getrieben wird. Keine Ahnung. Ja, miteinander reden ist einfach, wer kommt auf so einen Scheiß? Ja, man kann sich auch gegenseitig angucken, da kann man auch viel erfahren. Ja, von dem Herrn, der uns die Studie brachte, wie man mit Gesichtserkennung die sexuelle Präferenz von Leuten herausfindet, kommt jetzt, wie man per Gesichtserkennung die politische Orientation herausfinden kann. Und ja, das ist im Endeffekt, es gibt ja verschiedene Studien, also es ist ja ein ganzes Forschungsgebiet mittlerweile, das hat den Namen Morphologie, ja, und da geht es halt generell darum, ob man anhand von Gesichtszügen bestimmte Sachen ableiten kann. Wenn du ein bisschen runterscrollst bis auf Bild 1, das ist ein bisschen was fürs Auge, wie die Methodik funktioniert. Ja, da wird im Endeffekt, na toll, das Bild wird natürlich nicht angezeigt. Ah doch, da ist es. Ja, also von der Gesichtserkennung werden 2048 verschiedene Marker benutzt und die werden mit einer Datenbank abgeglichen und dann wird eine Wahrscheinlichkeit errechnet und diese Wahrscheinlichkeit ist in Prozent angegeben und diese Prozentangabe hat nochmal eine eigene Wahrscheinlichkeit, dass sie korrekt ist. Die ist bei 73%. Ja, also das ist keine Magie, das ist halt alles allerdings in dem Bereich der gefährlichen Technologie, wo halt Leute die falschen Rückschlüsse draus ziehen und vielleicht einsetzen. Ja, ich erinnere daran, die chinesische Regierung ist sich ja nicht zu dämlich dafür, Phrenologie heißt es, glaube ich, einzusetzen. Das ist ja diese Schädelvermessung, ja, um Leute zu kategorisieren in ihren Systemen. Und das ist dann medizinisch anerkannt. Und es ist ja wissenschaftlich wohl, glaube ich, nachgewiesen, dass es nicht wirksam ist. Also, dass es nicht keine richtige Wissenschaft ist. Und ja, bei diesen Sachen bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Wenn du nochmal bitte runterscrollst, Chris, bis auf Bild Nummer 3. Also, das glaubst du. Du bist dir unsicher, ob Phrenologie jetzt wirklich so ein dämliches Ding ist. Okay. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr dämlich, wenn die Regierung es einsetzt, um dich zu kategorisieren, ob du geeignet bist, bestimmte Arbeiten zu verrichten oder ob du, was weiß ich, bei Sportsachen mitmachen darfst, ob du auf die Universität gehen kannst oder ob du in ein Lager kommst. Da ist es natürlich sehr doof, das stimmt. Ja, und hier sehen wir verschiedene Methodiken, wo halt die verschiedenen Eigenschaften von Facial Recognition benutzt werden, um Rückschlüsse daraus zu ziehen und wie hoch die Prozentrate ist, wie akkurat die Dinger sind. Ja, um einfach mal ein paar Punkte rauszugreifen. Hier gibt's sowas wie Facial Hair, also Bart und ob er ein Brillenträger ist oder nicht oder ob er Sonnenbrille trägt. Und das ist im Bereich von 50%, 51%, 52%. Und alles, was über 50% ist, gilt nur als statistisch relevant, weil 50% ist halt, ja, random. Ne, ein Münzwurf. Deswegen ist das die Baseline. Und es wird halt angenommen in der Wissenschaft, alles, was Ergebnisse über 50% produziert, gilt als wissenschaftlich nachweisbar. Also ihr merkt vielleicht meine Skepsis, deswegen finde ich diesen Grafik sehr gut. Hier geht es nämlich teilweise auch darum, ob welche Kopfhaltung man hat, ja, und welche emotionalen Gesichtsausdrücke man zur Schau stellt dazu. Und wenn man all diese ganz kleinen Marker zusammennimmt, dann kommt man auf 66%, die bisher im wissenschaftlichen Umfeld halt quasi vorhanden sind. Und die neue Methode, das ist ein spezieller Algorithmus, den dieser Herr hier fabriziert hat, der hat halt 73% Wahrscheinlichkeit, dass es korrekt ist. Und also statistisch nachweisbar. Und Ja, das ist immer noch keine Zauberei. Und wie gesagt, wenn man jetzt weiß, okay, du hast eine 73-prozentige Chance, dass diese Person eine Chance hat, 38% eine politische Zugehörigkeit zu haben. Was lernst du dann daraus? Nicht wirklich viel. Nee. Ja, aber wie viel Datenmaterial ist denn nötig? Ist das mit einem Foto möglich oder brauchen die... Mit einem Foto. Echt? Ja, also die Datenbank, hey, dahinter ist das ja, vorzugsweise mit einem Foto vom letzten Parteitag. Ja. Das ja, Interessante hier an dem Ding ist eigentlich nicht dieses Experiment, was die hier gemacht haben, sondern der Rückschluss dazu. Du könntest dem Algorithmus sagen, mach mir ein 100%iges Bio-Soja-Gesicht. Und dann wisst ihr, wie das 100%ige Bio-Soja-Gesicht aussieht, aus 2000 Gesichtern. Ja, toll, das ist ein Typ mit so einem schmalen Bart, der den Mund aufreißt. Und die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Der ist Will Wheaton. Ja, genau, oder Will Wheaton, der eine Switch in der Hand hat, einen Bart und einen Mund aufreißt. Ja, also fand ich einerseits interessant, aber andererseits, wenn ich bin da ja auch sehr kritisch, aber wenn jetzt irgendwie, außer in Spezialfällen wie in China, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn jetzt gesagt wird, oh, die Gesichtserkennung, die wird uns alle töten, da sind wir noch ein bisschen was von entfernt. Ja. Ich finde auch den Begriff von Gesichtserkennung ist ein bisschen irreführend, weil das Ding so erkennt nicht, ob etwas ein Gesicht ist, sondern so, was auf dem Gesicht zu sehen ist. Also, ist das ein Gesicht, ja oder nein? Gesichtserkennung. Ich bin ja genau, die Frage ist, erkennt es erst überhaupt, dass es ein Gesicht ist? Das ja, dazu. Ja, ist das Gesicht von dem Rechten überhaupt ein Gesicht oder ist es Hetze? Also, wenn man nur die rechte Gesichtshälfte hat oder die linke, hat das Einfluss? Wenn man die dann spiegelt, ja. Was ist, wenn man nach links guckt, aber rechts ist? Ja, also ob man nach links guckt oder sowas, hat tatsächlich Einfluss. Ich hatte es ja gesagt, sogar die Kopfhaltung. Und ja, aber ich hab ja auch gesehen, dass der Großteil dieser Werte bei 51, 52, 51... Deswegen sage ich ja, alles, was über 50% ist, gilt als in der Wissenschaft statistisch nachweisbar. Ja, ich würde auch mal sagen, das ist vielleicht so ein Ding, wo die irgendwie gucken, ob die, weil man kann ja schon an den Gesichtsformen irgendwie erkennen, ob das jetzt Leute sind, die jetzt eher sportlich sind oder nicht so sportlich. Und da gibt es ja damit auch wieder irgendwelche Sachen darüber, dass so Leute, die eher sportlich sind, dann eher konservative Menschen sind oder so. Also ich denke schon, dass man da vielleicht ein bisschen mehr als 50-50 Trefferquote mit hinkriegt, wenn man die Leute nur anguckt. Aber auch wirklich nur so ein Ticken mehr. Ne? Also ich würde als aber Erstes das ist trotzdem alles halt ja. Ich würde hart an der Pseudowissenschaft vorbei. Hart an der Schädelverbesserung vorbei. Aber was Dr. Salbei hier, Dr. Salbei sagt, nämlich, dass ich ein wissenschaftlicher Münzenwerfer und das ist bei den 50% Wahrscheinlichkeiten, sehe ich das auch irgendwie ein bisschen so. Also wenn, ist ja alles lustig, aber 51% ist halt wirklich, da kannst du auch die Münze werfen. Ja. Ja, und dieses hier fand ich ganz interessant. Es gibt ja dieses Buch, was ich euch auch nur empfehlen kann, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, leider ist es noch nicht auf Deutsch draußen. Das Cynical Series von der Helen Pluckrose, die wir hier eingeblendet sehen, und dem James Lindsay zusammengeschrieben. Und das ist ja im Endeffekt eine gute Aufarbeitung von dieser ganzen postmodernen Social Justice und so weiter Ideologie, mit wo die jetzt herkommt und philosophisch, was da so die Hintergründe sind und was da aktuell so alles an Humbug halt als Wissenschaft betrieben wird in diesen Fächern. Ja, und die haben jetzt zusammen dieses Buch geschrieben und jetzt der James Lindsay hat in den letzten Tagen oder Wochen so ein bisschen Twitter-Grind am Laufen. Es war eigentlich nicht so ganz zufrieden mit dem Joe Biden und den Ideen, die der jetzt schon so hat. Da kommen wir auch gleich noch zu. Und das hat ja dazu geführt, also der James Lindsay ist Amerikaner und hier die Frau Pluckrose ist Engländerin und irgendwie hat sie jetzt hier gestern geschrieben, dass da eine Freundschaft jetzt auseinandergegangen ist und so weiter und so fort zwischen den beiden. Also da kriselt es wohl irgendwie. Fand ich so ein bisschen, hat auf jeden Fall auch so ein bisschen was damit zu tun, wie das jetzt so bei anderen Leuten irgendwie wahrgenommen wird und was jetzt irgendwie zu weit gehen ist oder so. Ich habe mir dann nochmal die letzten Tweets von dem James Lindsay irgendwie angeguckt. Der ist schon so ein bisschen auch auf Krawall gebürstet. Das würde ich schon sagen, aber ich finde die Sachen trotzdem noch fair, die er geschrieben hat. Also ich habe da jetzt nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie groß da jetzt Leute anpaulen will oder so oder jetzt unfair zu denen sein will oder so. Und ja, im Endeffekt ist es auch was, was wir hier auch schon erlebt haben, dass so ein bisschen von wegen, guck dir mal an, wer das jetzt irgendwie gut findet, was du so erzählst. Und ja, es ist ja nicht alles immer Vogue und es ist ja nicht alles immer hier Postmoderne und es ist ja nicht alles immer dies, das, jenes. Und das ist ja auch so eine Diskussion, die viele Leute dann ganz gerne führen wollen. Und ja, also das kann man ja auch alles bringen, diese Einwände und so weiter und so fort. Aber scheinbar ist es jetzt hier für die Frau Pluckrose schon so weit, dass sie dann irgendwie nicht mehr mit ihm befreundet sein will oder so. Und das, ja, finde ich ein bisschen schade. Aber scheinbar treten die beiden auf jeden Fall auch noch zusammen auf. Ich hatte nämlich auch irgendwie gelesen, dass sie jetzt bei so einem bei so einem YouTube-Kanal, da sollte es heute jetzt, glaube ich, auch zu dieser Zeit in etwa um dieses Buch gehen. Das werde ich mir dann später auch noch angucken in den Stream. Und da sind die beiden dann wohl wieder drin. Ja, also so richtig, dass sie sich jetzt gar nicht mehr miteinander reden oder so, oder das Buch nicht mehr, oder sich da irgendwie von distanzieren oder ja, so, ist das nicht der Fall. Aber der zweite Tweet klingt ja auch ganz anders. Das ist, ich nehme mal an, dass das by and my sein soll. This is my best friend who supported me with love through the death of my father. Also vielleicht ist das auch eher jetzt als ein bisschen schwarze Wolken zu verstehen und die finden da sicher auch eine Möglichkeit weiterhin, glaube ich, Freunde zu sein. Ich glaube nicht, dass das wirklich Bestand haben wird. Klar ist man mal verschiedener Meinung, aber gerade die beiden müssten sich ja dann eigentlich wieder zusammenraufen und sagen, we can agree to disagree. Naja, werden wir sehen. Ja, kommen wir nun zu der Sache mit dem Joe Biden. Der hat hier zum Beispiel diese Executive Order erlassen, Preventing and Combating Discrimination on the Basis of Gender Identity or Sexual Orientation. Und da geht es im Endeffekt darum, dass jetzt Mehrfachdiskriminierung, so heißt es da, wieder bedacht werden soll. Und dass, also Mehrfachdiskriminierung mit anderen Worten, die Intersektionalitätstheorie soll wieder Einzug erhalten. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo dann viele Leute, so wie der James Lindsay, jetzt meinen, dass ja in Amerika die Identitätspolitik jetzt wieder hochgedreht wird, ne? Also auf einem höheren Level. Und unter anderem ist hier die Rede von schwarzen Transsexuellen, die angeblich mehr von Obdachlosigkeit bedroht sind, so Punkt, ohne irgendwie einen Vergleich mit anderen oder irgendwie sowas, oder wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt relevant oder so. Das ist einfach so ein Statement hier in diesem, was er hier schreibt in seiner Executive Order. Und das Ganze endet dann irgendwie mit so einem merkwürdigen Passus darüber, dass aber diese Order jetzt nicht irgendwie dazu führen soll, dass irgendwelche Rechte oder irgendwelche Dinge sich jetzt davon ablaufen lassen. Ja, aber das klingt auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Nach dem Motto, ja, wir retten jetzt hier die Welt und so, ne? Und dann wird hier auch noch angespielt. Das wird natürlich alles geframed im positivsten Sinne, wie man es nur kann. Von wegen, ja, die Leute sollen keine Angst mehr haben, dass sie irgendwie in den Bildungseinrichtungen und so nicht auf die Toilette gehen können, auf die sie gehen müssen und so weiter und so fort. Das ist dann eine Anspielung auf irgendwelche Dinge von Trump, dass ja nicht irgendwelche Leute einfach sagen können, hier, ich bin Mann, und dann irgendwie auf die Frauentoilette dürfen oder solche Sachen. Ja, ich kann ja mal ein Beispiel geben. For example, transgender black Americans face unconscionably high levels of workplace discrimination, homelessness and violence, including fatal violence. Ja, das war's ja. Die gehen hier schon ins Eingemachte. Also ja, eben, aber halt so komplett ins Blaue hinein. Ne? Also ich finde, dieses Beispiel ist total arbiträr. Also meinst du, das ist ein Einzelfall? Ich weiß nicht. Ja, also die ganze Executive Order, es ist ja eine von 50, die mittlerweile Executive Actions, darunter fallen ja Executive Orders, die der Joe Biden jetzt in den paar Tagen schon erlassen hat. Ich muss sagen, hier steht nicht so viel drin, weil hier geht es nur darum, dass innerhalb der nächsten 100 Tage die ganzen Department Heads quasi gucken sollen, ob die Sachen, was Ausschreibungen betrifft und Einstellungspraxis und solche Sachen, dass das überprüft werden soll, ob das mit diesem ersten Wischiwaschi-Paragraphen übereinstimmt. Und da die Gesetze ja an sich schon so sind in Amerika, wird dann sich nicht großartig was ändern, aber es ist natürlich eine fantastische Situation fürs Virtual Signaling. Ja, und es geht im Endeffekt mir jetzt größtenteils darum, diese Mehrfachdiskriminierung, von der immer wieder die Rede ist. Na, weil das ist ja im Endeffekt ein anderes Wort für diese Intersektionalitätstheorie, die ja auch quasi besagt, dass diese verschiedenen Arten von Diskriminierung sich da irgendwo überlappen und dadurch halt diese Mehrfachdiskriminierung dann entsteht. Ne? Also das ist wirklich wortwörtlich genau das, was damit gemeint ist. Also Intersektionalitätstheorie. Das ist einfach nur ein anderes Wort für Intersektionalitätstheorie, Mehrfachdiskriminierung. Und der redet man hier wieder das Wort und formuliert das natürlich alles so, dass es ja nur dazu da ist, um den großen Schmerz dieser Leute halt zu lindern, den sie überall erfahren, in diesem und jenem und was weiß ich nicht, was für ein Aspekt. Und also ich sehe es halt schon so, dass das im Endeffekt ein Einfallstoren öffnen gegenüber von einer bestimmten Sichtweise dann halt eben ist, die Leute nur nach ihrer Herkunft und sexuellen Orientierung und so weiter und so fort da irgendwie sehen möchte und gleichzeitig halt eben da auch nicht irgendwelche wie auch immer gearteten Logiken dann da rein haben möchte, sondern quasi so nach dem Motto, ja, dieses und jenes und wir machen das dann auch alles so, wie ihr das dann selber irgendwie seht. Ne? Also nichts, was man irgendwie messen könnte oder so, sondern mit Identifizierungen und dem ganzen Rattenschwanz. Ja, die Executive Order, die in die gleiche Kerbe schlägt, die ich dann doch noch ein bisschen signifikanter fand, aber die ist halt auch politisch umstritten. Oder manche finden die halt teilweise gut. Da geht es halt um die Sache Launch of the Initiative to Advance Racial Equity and the End of the 7076 Commission. So, der letzte Teil, den befürworten sehr viele Leute. Und der erste Teil, also bei dieser 7076 Commission, da ging es halt auch um diese eine Gegenbewegung gegen diese ganzen intersektionalen Trainings, die halt in den ganzen Regierungsbehörden durchgeführt wurden, die ja dann auch gestoppt wurden von Trump. Und bei der Initiative to Advance Racial Equity geht es halt darum, diese Trainings weiter auszubauen und halt noch weiter verpflichtend zu machen und mit weiteren Geldern auszustatten. Und halt nicht per Gesetz, sondern per Executive Order. Ja, genau, das ist auch ein guter Punkt. Also ich dachte eigentlich, ich hätte da schon das Schlimmste gefunden, aber jetzt, wenn du es sagst. Ja, und was ja auch noch Thema war, die Öffnung von Frauensport wieder für Transsexuelle. Das gehörte da jetzt aber, glaube ich, auch eben mit zu. Da stand da zwar jetzt so nicht drin, aber das waren diese ganzen Sachen von wegen, die Leute sollen keine Angst mehr haben, dass sie dies, das, jenes und so. Ich habe halt auch noch gelesen, dass er was rückgängig gemacht hat vom Trump, was die Preisbindung von Insulin anging. Ja, also er hat über 50 von diesen Executive Actions gemacht und eine Executive Order ist quasi eine Sache, die direkt in Gesetz umgesetzt wird. So, wenn im Gesetz natürlich drumsteht, dass halt nur irgendwelche administrativen Maßnahmen ergriffen werden sollen, ist das halt eine Sache, aber es wird halt direkt gesetzt. Und es gibt halt andere Sachen, das sind halt, Moment mal, das sind halt Proclamations beispielsweise, Memorandums oder Instruments, Creations, da werden quasi richtig, da geht es im internationalen Umfeld drum. Ja, also ich komme später nochmal auf die Executive Orders drauf zurück, aber das, was du gerade gesagt hast, das ist natürlich eine Sache. Da gab es ja diesen Fall mit dem Martin Shkreli, der einen Pharmakonzern geleitet hat und verschiedene Geldwäschegeschäfte getätigt hat. Und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass er, ob er das jetzt wollte oder nicht, die Preise für notwendige Medikamente wie Insulin und sowas erhöht hat um tausendfache Prozentzahlen. So, und das war einerseits war das ein Versicherungsabzocke, weil halt die Krankenversicherungen das ja gezahlt haben, aber halt für viele Leute, die halt das privat bezahlt haben, natürlich auch ja sehr unangenehm war, gelinde gesagt. Und da gab es dann halt eine Gesetzgebung, dass solche Sachen nicht mehr gemacht werden dürfen. Da wurde eine extra Behörde für geschaffen. Und diese Behörde, die hat dafür geführt, da alle Einkäufe und Verkäufe über diese Behörde quasi als Zwischenhändler abgewickelt werden müssen und die halt quasi dann einen gewissen Preis immer aufgeschlagen haben, dass das zu so Sachen geführt haben wie Insulin ist 50 mal teurer in Amerika als in Kanada. Und da hat halt quasi der Trump dann quasi mehr oder weniger gesagt, okay, warum importieren wir das nicht einfach aus Kanada? Ach, wegen diesem Gesetz. Okay, dann umgehen wir das Gesetz mal mit einer Executive Order. Und so, das war die Geschichte. Auch an sich ein Nebenkriegsschauplatz, aber ja, ziemlich ekelhaft das Ganze. Oh Gott, was haben wir hier? Jews have until Thursday to influence ethics studies curriculum. Und was passiert dann? Ja, dann wird den Kindern in Kalifornien beigebracht, dass es zwei Sorten von Juden gibt. Die of Color und die nicht of Color. Und die nicht of Color haben natürlich Privilegien. Das wird denen dann beigebracht. Laut diesem Artikel hier. Oh Mann. Oh Gott. Ja. The current draft of the curriculum celebrates figures who have promoted anti-Semitism, including leaders of the Third World Liberation Front and the anti-Jewish leaders they admire. Kalifornien? Jemand zu Hause? Warum nicht gleich Louis Farrakhan einladen, das Vorwort zu schreiben fürs Curriculum? Oh. Ja, die sind white passing oder was. Ja, und ich weiß ja nicht, sagen die, dass die Juden ein Privileg haben, weil sie verfolgt wurden oder was? Nein, jetzt? Weil sie weiß sind. Na, die, die weiß sind, haben ein Privileg und die, die nicht weiß sind, haben kein Privileg. Genau. Okay. Okay, genau. Da wird einfach mal die Reihenfolge der Stufen in der Intersektionalitätshierarchie einfach mal durchgerüttelt gerade. Ja, aber vor allem auch als Curriculum für Schulen und Unis und so. Das kann doch nicht sein. Aber doch, in Amerika kann das schon sein. Ne? Gibt ja jetzt auch wieder Diversity Training überall. Ist ja auch mit abgeschafft worden. In diesem Artikel hier von der Neuen Zürcher Zeitung geht es um das Boycott Divest Sanctions bzw. BDS in Kurzform. Da gab es ja mal vom Bundestag eine Entscheidung, dass diese Organisationen, die dieses BDS befürworten, nicht mehr gefördert werden sollen. Und in diesem Artikel hier steht drin oder wird quasi dem Norbert Röttgen vorgeworfen, dass er das quasi umgangen haben soll oder dafür Lobbyarbeit betrieben haben soll, dass das wieder verschwindet. Und ja, also soweit ich das weiß von Demokratie leben und von der Bundeszentrale für politische Bildung und diverse Dinge, sind da so einige Akteure dabei, auch von diesem Center for Intersectional Justice, mit dem wir ja auch schon zwei, dreimal hier zu tun hatten. Und da sind ein paar Akteure dabei, die dieses BDS auf jeden Fall befürworten. Und das, da scheint es noch nicht irgendwie, also noch keine Probleme gegeben zu haben, dass da jetzt irgendjemand seine Mittel nicht bekommen hätte oder so. Das scheint alles weiterzulaufen. Und dann wird hier in diesem Artikel halt noch so ein bisschen drauf eingegangen, im Endeffekt, oder sich damit beschäftigt, wie man das so sehen kann, diese Vorwürfe, und dass sie das auch irgendwie mit Wissenschaftsfreiheit irgendwie, da ging es auch noch irgendwie drum, dass man solche Sachen auch an den Unis nicht mehr machen kann mit BDS Zeug. Ja. Und ja, auf jeden Fall wollte man da wohl gegen vorgehen, aber passiert wohl nichts. Weil diverse Leute dann doch der Meinung sind, dass man das ja nicht ausschließen darf oder so. Weil es ja auch nur für Gerechtigkeit und so. Für Gerechtigkeit und ein ganz kleines bisschen Antisemitismus. Das hier ist ja jetzt schon so langsam so ein bisschen ein Running Gag, dass die Frankfurter Rundschau irgendwie Dieter Nuhr nicht mag. Das haben wir jetzt, ich weiß nicht, zum dritten, zum vierten Mal. Und es ist wirklich anscheinend so, immer wenn es eine Folge Dieter Nuhr gibt, gibt es am nächsten Tag in der Frankfurter Rundschau einen Aufschrei, einen abgelutscht ist noch untertrieben, wenn man beschreiben will, was Dieter Nuhr und seine Gäste in der Sendung der ARD darbieten. Witze und Themen, die man alles schon 100-mal gehört hat und die auch beim ersten Mal schon nur semi-lustig waren. Aber am allerschlimmsten, der Humor hat niemals einen wirklichen satirischen Dreh. Politisches Kabarett soll es laut ARD sein. Ein Trauerspiel veralteter Witze ist es. Lernt ihr alle an der gleichen Schule Scheiße schreiben, Sonja und Tomasa? Ja, mit dieser Penetranz schafft man sich im Endeffekt eine zitierbare Realität, ne? Also du schreibst halt zig Artikel darüber, und wenn dann irgendwer sagt, nee, ich sehe das nicht so, oder der Nuhr ist doch ganz okay, was der sagt oder so, dann sagt er, ja, hier, guck mal hier, ich habe Artikel, ich habe Quellen, so. Das ist ein total schlimmer Typ. Guck dir meine ganzen Meinungsartikel an. Nuhr legt sich dann mit dem Thema, legt dann mit dem Thema USA los. Und von den 50 Möglichkeiten, mit denen man sich politsatirisch über den scheidenden US-Präsidenten Donald Trump lustig machen könnte, entscheidet sich Nuhr für Trump zieht mit seiner Mätresse aus dem Weißen Haus aus. Mätresse. Seine Frau ist also eine Mätresse. Wo der Witz daran ist, bleibt fraglich. Das ist auch wie ihr wollt. Ne? Mal ist es eine dumme Kuh, die dem Trump hinterherläuft. Und mal ist es ein schützenswertes Wesen, wenn ihr es gebrauchen könnt für eure. Also so hätten auch übrigens 4 Jahre oder 8 Jahre oder wie viel von Hillary Clinton ausgesehen, genau mit solchen Artikeln. Also Trump hat im Endeffekt nur diese Artikel hinausgezögert und den Leuten in der Zwischenzeit ein bisschen was anderes zum Schreiben gegeben, aber die lassen sich halt von ihrem Kurs nicht abbringen, weißt du, jetzt ist da ein Präsident, den sie eigentlich mehr mögen würden als Trump, und sie sind trotzdem nicht zufrieden, weil, ja. Wie war der Slogan? Wir wollen nicht Biden, wir wollen Rache, hat die Antifa auf dem Transparent am Amtseinführungstag durch die Gegend geschleppt in Portland. Wir wollen nicht Biden, wir wollen Rache. Und dann haben sie in Portland die Zentrale der Demokraten zusammengetreten. Naja, Nuhr erlaubt sich jetzt auch mal einen kurzen Schwenker zu Corona. Er nennt den Lockdown Einzelhaft, die ja jetzt erstmal nur bis zum Valentinstag gelte. Dann werde man auf Bewährung wieder freigelassen. Ein Vergleich, der Wasser auf die Mühlen der Querdenker und Verschwörungstheoretiker innen ist, die Nuhr ja angeblich selbst lächerlich und dumm findet. Ein Mindset, dem er nicht folgen kann und will. Nun ja, dann sollte man vielleicht doch mal die eigenen Gags überdenken. Also, es ist so, wenn du nichts damit an, ich, wenn man gar nichts damit anfangen kann, warum, wie kommt man dann auf die Idee, dass man berufen ist, eine Kritik über was zu schreiben? Ich würde jetzt auch nicht über Jazz, über eine Jazzplatte eine Kritik schreiben wollen, weil Jazz halt irgendwie nicht so mein Ding ist. Da würde ich dann auch schon, das Gefiepe und Getrommel ging mir nach 5 Minuten ziemlich auf den Nerv, aber da hat niemand was von. Du musst, aber du musst dir auch sagen, dass das Approbation von den indigenen Völkern ist und sexistisch ist bestimmt auch irgendwo. Gibt nicht genug Frauen im Jazz, genau. Das so schon, Engel. Kannst du einen Artikel schreiben? Ja. Gut, aber sind wir ehrlich? Nur das Stammpublikum sind die, die sonst die Zeitung mit den 4 großen Buchstaben lesen. Und inhaltliche Auseinandersetzung mit Themen ist da nicht sehr angesagt. Funk ist doch gar keine Zeitung. Sonja, oder? Sag das nochmal, ist am Ende untergegangen. Funk ist doch gar keine Zeitung. Badumts. Ja, und dann kommt ein Artikel, ein Absatz über Lisa Eckert, die auch wieder da war. Ich lese nur, sonst rege ich mich zu sehr auf, ich lese nur die Überschrift vor. Lisa Eckert hat den Schlussauftritt bei Nur. Sie bleibt eine hilflose Marionette der rechten Nische. Das ist eine Künstlerin, Sonja. Das ist eine Künstlerin, die macht, was sie will. Glaubst du wirklich, die sei fremdgesteuert von Björn Höcke oder was? Ja, bestimmt. Oder? Weißt du, das ist ein hier, das ist nur das Geschäftsmodell. Ne, da kannst du das wieder bringen, diesen Quatsch. Ja, man soll nicht von sich auf andere schließen, Frau Tomasa. Da kann aber ja sein, hey, dass es bei dir so ist, muss ja nicht bei der Kabarettistin so sein. Aber hey, man lacht über Nur im Ersten. Oh ja, man liegt auf dem Boden vor Lachen. Wegen dieser traurigen Darbietung der Witze von gestern, die Dieter Nur in der ARD komplett ernsthaft als politisches Kabarett darbietet. Sehr eindrücklich auch ein komplettes Segment darüber, dass Nur diese Musik von heute den Rap nicht versteht. Vielleicht ist es Zeit abzutreten, wenn man in der Welt einfach nicht mehr mitkommt. Das würde ich mir von einer 20-Jährigen auch schreiben lassen, Alter. Das würde ich gern allen Marxisten sagen. Kommst du nicht mit der Sick Burn. Ja, vielleicht ist es Zeit abzutreten, wenn man den Kapitalismus einfach nicht mehr versteht. Ja, die, also, weiß nicht, ab wann ist das pathologisch, wenn man zu jedem Scheiß, den jemand sagt, einen Artikel schreiben muss? Ich weiß es nicht. Ist es schon Harassment immer wieder? Dieter Nur macht eine Show und dann kommen die hier, you're a liar, you suck. It's a daily grind for him. Und dann nehme ich als Gegenbeispiel die Heute-Show im ZDF. Bernd! Orange Man Bad! Bernd! Ja, und vor allen Dingen, Deutsche total bekloppt, können sich an nichts halten. Bei der CDU sind nur Männer im Vorstand. Und die sind alt und weiß. Wer hat das denn eingereicht? Das war ich. Wieso? Wolltest du es nicht dabei haben? Ich fand das zu low-hanging fruit. Aber okay, also ich finde schon allein schön, dass der gute Mann Stroh heißt. Mit anderen Worten, das, was jetzt kommt, ist ein Strohmann-Argument. Ach so, na? Ich dachte, hier liegt überall Stroh und nee. Warum haben sie eine Maske auf? Ja, dieser gute Mensch hier schreibt angeblich irgendwelche Frauen auf Twitter an, um ihnen dann zu sagen, dass sie keine Dreadlocks Tinder. Haben dürfen. Tinder, oder? Ja, nee. Ja, Tinder, ja. Nee, das ist Twitter. Nee, das ist auf Twitter, aber das Anschreiben war auf Tinder, ja. Hast du schon richtig korrigiert. Ich habe Quatsch geredet. Ja, und also, das kaffe ich dann auch nicht. Ich meine, dass da genug irgendwelche Also man sieht da auch ein bisschen was von dem Profil von der Dame. Die wird sicherlich auch eine ziemlich linke Dame sein mit ziemlich verrückten Ansichten, sicherlich in vielen Punkten. Aber trotzdem, ich meine, was soll das denn? Dann lass doch die Leute einfach dumm sein. Ich meine, das ändert ja eh nichts. Also entweder die merken es selber oder halt eben nicht. Und dieses Zeug, der Vorwurf von dem Rassismus ist natürlich vollkommen Augenburg, ja. Also mal für die Zuhörer, die uns nur zuhören. Wir haben hier einen Tweet, da sagt dieser Julian halt, warum es auf Tinder einfach nicht klappt. Und dann sehen wir ein Mädel mit Dreadlocks, das er da auf Tinder wohl angeschrieben hat. Und sein Text war, wollte eigentlich nur matchen, um dir zu sagen, dass Cultural Appropriation scheiße ist. Und dass weder Vogue noch irgendwie cool oder links ist, wenn man als weißer Mensch Dreads hat. Gali Grü, also ganz liebe Grüße. Der Durst. Airports Law übrigens. Ja, das Nochmal. auch. Kommen wir nun zu Frauen in Führungspositionen. Dieser Tweet hier ist schon Weilchen alt, aber ich hatte den nochmal wiedergefunden. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist hier vom offiziellen Kanal Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und da lernen wir jetzt, nach der Quote in Aufsichtsräten soll künftig auch eine Mindestbeteiligung von Frauen für Vorstände gelten. Wer kennt's nicht? Wer braucht's nicht? Warum es Gesetze braucht, um mehr Frauen in Spitzenpositionen zu bringen, unser Podcast mit Maria Wersing, das scheint die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds zu sein, den wir ja auch schon häufiger hatten, und Anna-Sophie Herken von Albright Germany scheinbar. Und dann hören wir noch mal. Da kann man ganz klar das Fazit ziehen, die Quote wirkt. In den Unternehmen, die diese Verpflichtung haben, wurde sie auch erfüllt. Wenn man vergleicht Unternehmen, die da nicht drunter fielen unter die Regelung, die dümpeln weiter dahin, mit Frauenanteil von ja so um die 20% maximal. Also da sehen wir ganz klare Effekte von Regulierung. Wenn man eine Verpflichtung regelt, die auch Folgen hat, ja, also in irgendeiner Form eine Sanktion beinhaltet, wenn man sie nicht einhält, dann halten sich die Unternehmen daran auch und bemühen sich um die Erfüllung. Das kennen sie aus ganz vielen anderen Bereichen der Wirtschaft. Genau, also Freiwilligkeit ist kein guter Weg. Es wäre wünschenswert, dass es anders wäre, aber die Quote wirkt. Yay, Rechtsstaat, Rechtsstaat, yay. Freiwilligkeit ist kein guter Weg. Nehmen wir davon weg. Und ja, also dieses Frauen in Vorstände-Ding, das ist so unglaublich wichtig und so unglaublich gut für alle, was es ja auch immer an anderer Stelle heißt, dass man da alle Leute zu zwingen muss, ne? Also macht Sinn. Also fand ich ziemlich heftig auf jeden Fall. Ja, Freiwilligkeit, uff. Dies, das, jenes. Wir sehen, Zwang funktioniert. Wir müssen die Leute zwingen. Da erinnere ich nochmal an diesen Artikel von dem Headhunter, den wir vor ein paar Wochen hatten, der es im Endeffekt alles vorgerechnet hat, warum das nicht funktioniert. Dass es dazu führt, dass man nur irgendwelche Alibi-Posten dann da irgendwie schafft für die Leute, damit man die da halt hinkriegt. Oder es hat irgendwas mit Personal oder so, wo die dann halt dran Interesse haben. Und ja, also es ist der totale Quatsch, aber unser fantastisches Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz weiß dann natürlich, dass wir die Leute zu ihrem Glück zwingen müssen, weil die ja alle so dumm sind, dass sie es sonst nicht tun, obwohl das ja alles überhaupt gar kein Problem ist und diese dämliche Freiwilligkeit, Freiwilligkeit. Ist schon echt überraschend, wenn man ein Gesetz einführt, dass sich die Unternehmen dann daran halten müssen und das auch umsetzen. Ja. Aber das finden sie ja gut, dass es so ist. Ja, seid ihr bereit für eure wöchentliche Dosis Wahnsinn? Warum ich keine Hetero-Cis-Männer mehr date, sondern. Ich entschied mich also, mir vom Algorithmus der Dating-App nur noch Personen aus der queeren Community vorschlagen zu lassen, wozu beispielsweise auch bisexuelle oder queere Cis-Männer zählen und keine heterosexuellen Cis-Männer mehr zu daten. Der Grund ist so simpel wie gravierend. Besserer Sex. Besserer Sex, das klingt erstmal sehr allgemein. Ist guter Sex nicht etwas, das jeder anders definiert? Jein. Beginnen wir zunächst einmal damit, was in der Alltagssprache unter Sex verstanden wird. Denn ich muss mir nicht erst die Wikipedia-Definition von Geschlechtsverkehr durchlesen, um zu wissen, dass Penis in Vagina Sex oft als Äquivalenz zu Sex überhaupt angesehen wird. Natürlich ist diese Definition hochproblematisch und heteronormativ. Natürlich. Trotzdem prägt diese Vorstellung das Alltagsverständnis dessen, wie normaler Sex funktioniert. Sie hat sich schließlich als bürgerliche und weiße Sexualpraktik etabliert, die ja, gesellschaftlich unbedingt bevorteilt wird. Definitiv. Man hat so viele Vorteile. Es hört gar nicht mehr auf mit den Vorteilen. Was ich mich jetzt frage, liebe Hanna L., studiert Gender Studies in Berlin. Was ich mich frage, ist, wie haben das die letzten paar tausend Jahre die indigenen Völker und die Pox und die Bipox mit dem Vermehren gemacht? Mit dem dritten Geschlecht war das. Weil doch, wenn das eine weiße bürgerliche Kulturtechnik ist, dann besteht die doch erst frühestens seit, sagen wir mal, vielleicht der Französischen Revolution oder so, könnte man von bürgerlich und weiß sprechen. Ich bin nicht so ganz, aber gut. In der Logik dieser Definition von Sex wird alles andere als Vorspiel und als kein richtiger Sex gewertet. Zahlreiche weitere Mythen gehen mit dieser Vorstellung einher. Beispielsweise, dass Personen mit Vulva Orgasmen ohne klitorale Stimulation die sogenannten vaginalen Orgasmen erleben können. Tatsächlich ist selbst bei vaginaler Penetration die Stimulation des inneren Teils der Klitoris für den Orgasmus verantwortlich. Schachmatt-Atheisten. Oh Gott, das ist so... Ja, mach doch. Aber warum? Artikel, ich... Wissenschaft. Queere Personen sind es gewohnt, beim Sex Fragen zu stellen. Welche Sexpraktiken und Stellungen magst du oder magst du nicht? Welche Sextoys benutzt du? Bist du eher dominant, sub oder switch? Bist du top oder bottom? Auch der Comedian Dan Savage verdeutlicht anhand der schwulen Community, dass hier Sex ohne eine gelungene Kommunikation nicht funktioniert. Sein Rat an die Hetero-Welt: Wenn du deine Definition von Sex erweiterst, um nicht penetrative Sexspiele mit einzubeziehen und du diese Dinge nicht wie tragische Trostpreise behandelst, die du anstelle der erhofften Trophäe erhältst, wirst du besseren Sex haben. Nebenbei bemerkt liegen die Vorteile von Sex ohne Penis in Vagina-Penetration auf der Hand. Ja, wortwörtlich. In der Hand. So wird das Risiko, sich sexuell übertragbare Krankheiten einzufangen oder schwanger zu werden, zumindest minimiert. Man kann auch einfach dann, man kann es auch ganz lassen, weißt du? Wenn ich jetzt da ständig, darf ich da mal hingreifen? Gudrun, dreh dich mal um. Wenn ich da mal, also wenn dir das nichts ausmacht, würde ich dir auf den Hintern hauen wollen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man meint, diese Leute hätten irgendwie keine echten Erfahrungen im Leben oder so. Und dann schreibt ihr, ich hatte schon so viel Queere und nicht Queere und was weiß ich. Für mich ist diese Entscheidung, keine hetero-cis-Männer mehr zu daten, schließlich eine Vorkehrung, die aus meinen Erfahrungen resultiert und die ich als bisexuelle cis-Frau treffen kann. Auch 2021 wird Dating erstmal nicht leichter werden. Vielleicht bleiben mir so aber Enttäuschungen erspart. Ich glaube nicht, dass einer Gender Studies Studentin aus Berlin Enttäuschung erspart bleiben. Ich glaube ja, weniger. Auf der anderen Seite hast du dann die Leute, die sagen, du darfst irgendwie eine Transperson nicht als Sexualpartner ablehnen, weil du dann transphob bist. Aber heterosexuelle Cis-Männer, also quasi den Abschaum der Welt, den darf man natürlich schon jederzeit. Das ist ja, die werden ja nicht diskriminiert, das ist ja nur. Das ist ja nicht vergleichbar. Ja, tschüss, also, Anna. Ich hätte auch so eine Theorie, warum das so ist, dass da nicht viel geredet wird und so weiter und so fort, wer da jetzt dominant ist und weniger dominant. Und das ist nämlich die, dass die Leute, die dich da irgendwie abschleppen, lieber Hanna, dass die alle so eher dominant sind, ne? Also, und nach den anderen wirst du ja auch nicht suchen und forschen. Wie gesagt, tschüss, Hanna, reicht. Die Pandemie hat mich zur schlechten Sozialistin gemacht. Klingt auch schön, aber verzichten wir jetzt mal drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Letzte Woche hat in Berlin der Verfassungsschutz ein Gutachten vorgestellt zur Beobachtung der AfD und er hat gesagt, nee, ist nicht nötig. Das gefällt natürlich vielen Leuten jetzt nicht so gut. Hier wird auch schon von einem Persilschein gesprochen in der Berliner Zeitung, aber der Witz ist, also wenn ich jetzt hier so die Zitate aus dem Bericht lese, scheint da wirklich irgendwie, also der Abschlusssatz ist, in der Gesamtschau der gesammelten Erkenntnisse zur AfD Berlin sind keine zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte ersichtlich, die die Schwelle zum Verdachtsfall überschreiten. Und jetzt sagt halt der Pajderski von der AfD, Innensenator Geisel, SPD, habe den Verfassungsschutz angewiesen, das bereits Ende 2020 vorgelegte Gutachten umzuschreiben, weil es nicht das politisch gewünschte Ergebnis geliefert habe. Der skandalöse Vorgang macht deutlich, dass die AfD im Wahljahr mit allen Mitteln diskreditiert und geschwächt werden soll, sagte Pajderski, der nun Geisels Rücktritt fordert. Das wäre natürlich echt heftig, wenn da irgendwie sowas zurückgehalten würde und nach Möglichkeit auch, es gibt auch Gerüchte, es soll personelle Konsequenzen geben für die Leute, die den Bericht geschrieben haben. Also das ist merkwürdig. So, weil, und es wird halt damit erklärt, dass ja, man könnte ja nicht garantieren, dass das kein U-Boot sei, der Gutachter. Man wisse ja, dass Rechtsextreme bis in die Behörden hinein gut vernetzt sind und so. Da müsste man jetzt erst nochmal gucken, ob der denn überhaupt sauber ist und so. So funktioniert das in Berlin. Man lässt sich so lange Gutachten schreiben, bis dann irgendwie das rauskommt, was man gerne möchte. Ja, die Zahl der linksextremistischen Gewalttaten nimmt deutlich zu, laut einer Anfrage von Frau Teuteberg. Das ist hier der Aufhänger von diesem Artikel aus der Welt. Und ja, prinzipiell speziell halt der Bereich der Gewalttaten, wo es ja immer irgendwie heißt, von wegen, also häufig kann man die Sachen nicht so gut vergleichen, weil es ja im Rechtsextremismusbereich auch diese ganzen Schmierereien und verbotenen Symbole und so weiter und so fort gibt. Aber hier geht es jetzt halt speziell um Gewalttaten. Und auch da hat es im letzten Jahr eine deutliche Zunahme gegeben. Und unter anderem wird hier auch über die Sache gesprochen, die wir letzte Woche uns angeschaut hatten, diese Brände, die sie da gelegt haben in Hannover und in Braunschweig war es, glaube ich. Und da ging es darum, dass sie da verhindern wollten oder irgendwie darüber gesprochen haben, dass diese, das waren ja so zwei Stellen von der Ausländerbehörde und da haben sie dann halt gemeint, irgendwie von wegen, ja, Abschiebeindustrie und so weiter und so fort, muss hier irgendwie verhindert werden. Und das war der Grund, warum sie da Feuer gelegt haben. Und in Braunschweig haben sie alle möglichen Autos da in Brand gesteckt. In Hannover hat das wohl nicht funktioniert. Da wollten sie auch irgendwelche Autos in Brand stecken. Das hat aber nicht geklappt. Irgendwie der Zünder hat nicht richtig gezündet oder so. Und ja. Das ist der Stand der Dinge. Ja, und das hat ja dann den Herrn Pistorius auf den Plan gerufen, der überall zitiert wurde mit, er wolle die Antifa verbieten. Was natürlich einen entsprechend lauten Ausruf und die immer gleich nur, es gibt doch gar keine Antifa, die kannst du nicht verbieten, weil es sie gar nicht gibt. Lalalala, das übliche Geseier von den üblichen Verdächtigen. Und er hat sich dann wohl berufen gefühlt, hier in einem Interview mit der Braunschweiger Zeitung das nochmal klarzustellen. Ja, also sie bewirbt. Es gibt landesweite Kritik und landesweite Erklärung der linken Gruppen und Personen. Was sagen Sie zu der Kritik, Herr Innenminister? Wenn jemand sagt, er sei antifaschistisch unterwegs, hat er meine volle Unterstützung und Solidarität. Wenn aber jemand unter diesem Deckmantel Straftaten begeht oder öffentliches Eigentum zerstört, dann ist das kein Kampf gegen den Faschismus, sondern ein Kampf gegen einen demokratischen Rechtsstaat. Und dagegen werden wir uns selbstverständlich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln wehren. Ich habe außerdem nicht davon gesprochen, die Antifa oder Antifa-Gruppen zu verbieten. Das ist ja auch kein einheitlicher oder gar geschützter Begriff. Jeder, der gegen Faschismus kämpft, verdient zuallererst den Dank der Gesellschaft. Dabei den Weg der Gewalt zu gehen, Straftaten zu begehen, ist aber zutiefst verwerflich. Das schadet auch dem Anliegen des Antifaschismus. Es ging und geht mir darum, genau hinzusehen. Wir haben etwa Gruppierungen in unterschiedlichen Organisationsformen, die als gemeinnützig anerkannt sind, die Förderung aus öffentlichen und privaten Mitteln bekommen. Wenn darunter Gruppierungen sind, die mit Straftaten ihre Ziele zu erreichen versuchen, sollten wir diesen ihre Aktivitäten insgesamt mit allen rechtlichen Möglichkeiten erschweren. Um das noch einmal klarzustellen, es geht keineswegs um eine Kriminalisierung des Antifaschismus, das liegt mir fern. Das finde ich auch eine völlig richtige Erklärung, weil also natürlich kann jeder gerne sich antifaschistisch betätigen, der das möchte, aber halt im Rahmen unserer Gesetze. Und Antifaschismus ist halt nicht jeder Polizist, ist das Symbol eines faschistischen Staates, nur weil das in deinem Kopf irgendwie zusammenpasst. Das müssen die Leute halt auch endlich mal verstehen, auch wenn sie gegen Abschiebungen sind, dass trotzdem Abschiebungen an sich noch kein Merkmal dafür ist, dass irgendwie Artikel 20 Absatz 4 greifen würde und man in irgendeiner Form dazu berechtigt sei, solche Einrichtungen anzugreifen, deren Fahrzeuge anzuzünden oder am Ende noch Menschen zu gefährden. Aber Linksextremismus ist ja nicht so schlimm, haben wir gelesen. Der ist ja Freiheit, Liebe, Brüderlichkeit. Du bist doch einfach nur staatstreu. Du bist doch einfach nur ein Roboter. Systemling. Ja, hier schreibt jemand unter Pseudonym. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem wir die Staatsmacht innehaben. Und dann mit unserem SEK bei Liberalen und anderem bürgerlichen Gesocks morgens die Tür eintreten und sie vor unsere Klassenjustiz zerren. Das wäre eine humanistische Tat, denn sie sind Feinde der Menschheit. Ganz kurz, das ist voll unrealistisch, das ist schon einfach so Wahnvorstellungen, die werden niemals morgens die Tür eintreten, das funktioniert nicht. Die pennen alle ihren Suff aus. Also. Naja, meinst du ja. Ja, ich lese übrigens gerade hier Archipel Gulag und ja, da wird ja auch von früh bis spät die Leute in Haft genommen, um irgendwo Zwangsarbeit dann zu machen mit denen. Ja, durchaus. Im großen Stil und etliche Millionen, die da durchgelaufen sind. Mhm. Und was mich gewundert hat, ist, wie lange der Tweet online war. Ich weiß jetzt, ob er inzwischen, ist er glaube ich gelöscht. Aber hat er ihn selbst gelöscht, oder? Na, es gab auch eine Welle von Meldungen wohl dagegen, aber Ja. Auf jeden Fall scheint der gute Mann jetzt auch Probleme bekommen haben wegen einer anderen Sache, weil sie ihn da wohl irgendwie verbunden haben mit irgendwas. Ja, der ist wohl auch jemand, der schon bei G20 ja, genau. in Hamburg in Erscheinung getreten ist, mit ähnlich steilen Thesen und ähnlich widerlichem, menschenverachtenden Scheißdreck. Dennis Ergün, so heißt du nicht, ich weiß, aber trotzdem, Dennis, merkst du nicht, also nicht du, Dennis, sondern der. Hallo, ich bin Dennis. Merkst du nicht, dass du ganz schrecklich irgendwie. Weißt du, was klingst, ich wie ein Kack-Nazi? Ich glaube, der hat einfach keine Webseite. Weißt du, wenn er eine Webseite hätte, wäre er viel entspannter. Baut Webseiten, ja. Ja, Moment mal, aber wenn jetzt jemand diesen Tweet praktisch auf Let's Safe Space stellen würde, würde ich schon sagen, dass der bestraft gehört. Ja, kannst du ja, aber ich würde ihn trotzdem genehmigen. Ja, ja, das darfst du ja, aber. Ja, danke schön, du darfst ihn auch bestrafen wollen. Also. Eben. Ja, ja. Aber das wäre eine humanistische Tat, denn sie sind Feinde der Menschheit. Aber jetzt hast du es aufgebracht, na jetzt hier, sag mal, ja, wie würdest du es denn bestrafen, ja? Hier Geldstrafe, Freiheitsstrafe, Schaden oder Tod, ha? Ich würde es so bestrafen, dass der gute Mann sich Archipel Gulag durchlesen muss und einen Aufsatz drüber schreiben muss. Ah, okay, das ist die neue Version von Zeit. Du musst mit deiner Zeit bezahlen, dich weiterzubilden. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das würde auf jeden Fall helfen, weil da würde mich sehen, dass dieses ganze Geschwafel von humanistischer Tat und so weiter und Feinde von allem da auch schon von den Sowjets damals benutzt wurde. Also es ist eins zu eins das. Außer ja. Würde dann halt auch mal sehen, diese ganze Willkür, die da dann herrscht und dass dann so Leute wie er sich hinterher wundern, wenn sie dann da vom Richter stehen, der die Leute da schnell irgendwie durchkriegen muss, damit er da seinen Stapel abarbeiten kann von Zeug und diese ganze Willkür mit irgendwelchen Dingen, die man unterschreiben muss und dann in Wahrheit dann aber nur hat man gerade unterschrieben, dass man das alles irgendwie weggibt und so weiter, sein Hab und Gut und was weiß ich nicht, was alles, also und ja. Ich würde ihn also dazu verurteilen, dass er 100-mal schreiben muss, ich soll nicht versuchen, meinen Kampf zu imitieren. Das ist dann auch dieses Ding von unsere Klassenjustiz. So, du bist selbst dann der Nächste auf der Liste. Und zwar eigentlich genau der Nächste, nachdem du das ganze bürgerliche Gesocks losgeworden bist. Was glaubst du, was in solchen Revolutionen passiert? Das ist doch so dumm. Der Typ will doch eigentlich eine stabile Gesellschaft haben. Ja? Dann hat er jetzt gerade eine Gesellschaft und will dann sagen, hey, weißt du was, lass mal sie instabil machen für eine X-Anzahl an Zeitraum, viel blutiger drauf sein, nichts erreichen, riesiges Schuldgefühl und Probleme sich selbst draufpacken und für was? Damit man dann selbst erschossen wird. Ja, klasse. Ja, nach Revolutionen gibt es halt die Tendenzen, die Revolutionäre aus dem ins Jenseits zu befördern, damit es halt keine weitere Revolution gibt. Und dann hat man die stabile Gesellschaft. Das muss ja gut sein, aber stabil kann sie sein. An Leo Trotzki. Hast du gerade gesagt, liebe Grüße gehen raus an Leo Trotzki, Alter. Nee, Alter. Ich bin gegen Zensur, aber sowas? Nee. Das ja, aber nee, im Zusammenhang damit, dass halt dann die Revolutionäre um die Ecke gebracht werden. Nee, das ist ja eigentlich genau die Beispielfigur dafür. Ja, klar. Ja. Wolfgang Kubicki auf Facebook schreibt, oha, was schreibt denn der da? Magst du vorlesen? Ich weiß nicht, ob ich lesen kann, ich glaube nicht. Nee, ich bin schüchtern. Na gut. Also er schreibt, in einem Interview mit der Bild am Sonntag hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor Schuldzuweisungen in der Corona-Krise gewarnt. Politik und Bürger würden gemeinsam Verantwortung tragen. Wer meint, sich seiner Verantwortung damit entziehen zu können, dass er die Menschen in Deutschland in Mithaftung für seine schlechte Politik nimmt, wird schnell vom Gegenteil überzeugt werden. Jens Spahn trägt die Verantwortung dafür, dass Deutschland bis heute nicht über eine ausreichende Anzahl an bezahlbaren FFP2-Masken verfügt, für einen katastrophalen Impfstart, der Tausende von Menschenleben kosten wird und dafür, dass über 30 Millionen Menschen mit fälschungssicheren Coupons durchs Land geschickt werden, um sich FFP2-Masken aus Apotheken abzuholen, während er gleichzeitig erklärt, wir sollen möglichst viele Kontakte vermeiden. Und er ist Repräsentant einer Regierung, die sich lange mit der Feststellung zufrieden gegeben hat, die Älteren in den Heimen gar nicht besonders schützen zu können und es deshalb nicht einmal versucht hat. Es ist selbstverständlich, dass er nicht möchte, dass die Schuldfrage gestellt wird. Die Antwort fiel nicht gut für ihn aus, schreibt Herr Kubicki. Ja, aber also Spahn hat gut gelernt, wie man sowas Teflon-mäßig versucht loszuwerden. Ist die Frage, ob ihm das so gut gelingt wie seiner Chefin. Ja, man muss sie ja an ihren eigenen Zielvorgaben messen. Und es wurden ja umfangreiche Rechte eingeräumt. Er wurde ja ermächtigt und hat ja seine eigenen Ziele definiert. Und dass er die nicht erreicht hat, ist, zeugt auf jeden Fall, dass einiges schiefgelaufen ist. Sei es, könnte verschiedene Gründe haben. Ne? Schlechtes Management, Konkurrenz, internationale Korruption könnte auch immer eine Rolle spielen, aber ich will natürlich niemandem irgendwas unterstellen. Es gibt ja diese Geschichte von dem eifrigen Pillendreherkäfer, der einen schönen Bau mitten in Berlin hatte und den dann an den Oberpillendreherkäfer verkauft hat für 1 Million. Und jetzt ist ja ganz komisch, vor ein paar Tagen ist dieser Käferbau in Berlin dann doch für 1,5 Millionen kurz auf dem Markt gewesen. Bis jemand gefragt hat, wie das denn sein kann, dass der die Wohnung so viel zugelegt hat in so kurzer Zeit an Wert und auch warum der Oberpillendreherkäfer dem anderen Pillendreherkäfer, der vorher die Wohnung besessen hat, einen Job in der bundeseigenen Beteiligungsfirma besorgt hat und da erstmal sein Gehalt verdoppelt hat. Das sind natürlich alles Gerüchte. Und der Pillendreherkäfer, der würde sicher wieder jeden verklagen, der irgendwas in der Richtung behauptet. Aber der hat ja glücklicherweise auch nicht nur die eine Höhle, sondern auch noch die andere Höhle, von der man nicht mehr sagen darf, wie viel sie gekostet hat. Ja. Ich hoffe, ich habe das jetzt verklausuliert genug ausgedrückt, dass es niemand verstanden hat. Aber man kann nicht vorsichtig genug zu sein. Heute dann besser in Form einer Fabel. Hat wahrscheinlich funktioniert, ja. Das hier ist von der WHO, die hier ja Hinweise herausgibt, dass man, also so genau verstehe ich das ja nicht, aber es geht auf jeden Fall um diese PCR-Geschichten. Diesen Test, diese Methode. Und sie sagen hier, dass wenn weniger von dem Virus da ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass die PCR-Tests positive Ergebnisse bringen. Und das entsprechend wurde jetzt viel kommentiert mit, ja, jetzt geben sie es zu, so nach dem Motto, dass das alles Humbug ist mit diesem Test. Weiß ich nicht, ob ich das hier so draus lese. Ja, ist natürlich hier nicht, also die Zielgruppe sind natürlich irgendwelche Leute, die sich auskennen mit dem Kram, aber es scheint ja nicht so zu sein, zumindest nach allem, was ich bisher gesehen habe, dass jetzt wirklich diese positiven Tests einfach nur damit einhergehen, korrelieren, dass mehr getestet wird, und das würde ja eigentlich schon darauf hindeuten, dass diese Tests jetzt nicht einfach ja sozusagen per Zufall irgendwie oder weiß ich nicht was, also ohne irgendwie eine Grundlage oder so, da irgendwelche positiven Ergebnisse ausspucken. Also ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ist. Ich habe sogar schon irgendwie gehört von einem Kommentator, das war auch bei YouTube natürlich jetzt niemand von Wichtigkeit, der irgendwie gemeint hat, dass sie ja jetzt, weil Biden jetzt gewählt ist, könnten sie jetzt alles zurückrudern und irgendwie sagen so, ja, in Wahrheit gibt es gar keine Covid-Fälle oder lauter solche Dinge. Also da wird auf jeden Fall noch einiges an Diskussionen zu geführt werden in den nächsten Wochen, denke ich mal, mit diesem Thema. Aber ja. Naja, der Biden hat ja angeordnet 100 Tage mit Maske, zumindest auf allen Regierungsgeländen, was halt auch Schulen und sowas sind. Und öffentlicher Nahverkehr. Ja, mal gucken, ob das was bringt. Was das jetzt mit dem Update zu tun hat, ja, das ist halt ein Update für die Benutzung, weil das halt weltweit nicht einheitlich gehandhabt wird. Ich hatte ja ein Update aus der gleichen Reihe von vor 2 Monaten oder sowas, hatte ich das mal präsentiert. Da ging es halt darum, dass man halt bei dem Test, wenn man belastbare Ergebnisse haben will, halt auch die richtigen Testparameter einhalten muss. Da geht es halt um die Zyklenzahl. Ne, wie oft halt da eine Iteration gefahren werden darf, bevor man belastbare Ergebnisse hat. Und ab einem gewissen Punkt sind die Ergebnisse einfach verfälscht. Und das hat halt den Sinn, wenn irgendwelche Länder in Afrika oder sowas halt total falsche Testparameter benutzen, wenn die einfach nur das Gerät auspacken und dann gucken, was steht da in Bedienungsanleitung und dann machen die halt irgendwas damit. Da für die Leute ist das an sich gedacht. Aber gut, ist ja egal. Ja, Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs, okay, der Länder am 19. Januar 2021. Das ist ja die aktuelle Lockdown-Verlängerung. Gilt jetzt bis zum Valentinstag. Und was da wichtig ist dran, ist das Einzige, was wirklich neu ist, oder ein paar Sachen, die neu sind, dass halt die Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften verbindlich auf eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken konkretisiert ist. Es wird ja immer berichtet, das heißt FFP2-Masken. Allerdings heißt das FFP2-Masken und natürlich besser. Und die medizinischen Masken, diese blauen oder andersfarbigen OP-Masken, ab Typ 2 oder Typ 2R. Also nicht alle von denen, aber an sich schon auch. Ja, also wie da optisch ein Unterschied zu erkennen ist und ob da irgendwas geahndet wird, da bin ich mal gespannt. Mich erinnert diese ganze Situation mit den FFP2-Masken, komme ich gleich im nächsten auch zu, an die ganze Situation ganz am Anfang, wo es generell gar keine Masken gab. Aber bleiben wir noch mal ein bisschen hier bei den Sachen. Was halt noch wichtig ist, ist, dass die ganzen Insolvenzsachen natürlich auch verlängert wurden. Da wurde auch nichts abgeflacht oder so etwas, sondern das besteht einfach weiterhin. Und vor dem 14. soll halt entschieden werden, ob es wieder verlängert wird oder nicht. Es sind ja nicht so harte, einschneidende Maßnahmen gekommen, wie gedacht war, und auf kommunaler und auf Länderebene sind ja einige Sachen auch wieder zurückgenommen worden, ne, wie in Bayern mit dem Alkoholverbot und solchen Sachen. Und ja, aber die ganze Situation mit den Masken hat natürlich jetzt diesen FFP2-Masken-Hype erzeugt. Und ich habe es auch selber bemerkt, dass der Preis halt gestiegen ist. Der war halt schon mal deutlich geringer, hat sich nicht ganz verdoppelt, würde ich sagen, aber doch schon deutlich gesteigert. Und hier gibt es im Endeffekt ja sehr viele lustige Diskussionen auch. Wie sieht das denn aus bei einer FFP2-Maskenpflicht in Bayern? Bekommen Bartträger Probleme? Nun gab es ja in Amerika den Fall, dass es halt eine Anweisung gab für medizinisches Personal, welche Barttypen die tragen sollen, wir nicht, welche nicht. Und die ganze Diskussion geht ja im Endeffekt darum, bringen die Maßnahmen überhaupt irgendwas? In diesem Beschluss der Lockdown-Verlängerung ist ja lustigerweise sogar der erste Absatz, da geht es darum, dass die ganzen Lockdown-Maßnahmen ja so viel gebracht haben und deswegen sind die Fälle jetzt ja auch wieder verringert und deswegen wird der Lockdown verlängert. Aber gut, da kann jeder drüber denken, was er will. Ja, was meint ihr? Bekommen Bartträger Probleme? Ne, wenn man es ganz genau nimmt, müssen diese Masken ja wirklich schließen. Und aber das führt ja auch wieder diese ganze Sache mit den Alltagsmasken und den normalen OP-Masken ad absurdum. Ja, wie gesagt, die normalen medizinischen Masken Typ 2 und 2R, die schließen ja nicht luftdicht ab, aber sind genehmigt. Also dürfte das mit den Bartträgern ja nicht wirklich das Problem sein. Also, es sind ja auch zwei verschiedene Ansätze. Die FFP2 sollen ja auch den Träger schützen und die anderen sind eher dazu da, damit du nicht hemmungslos deine Aerosole überall hinpustest. Halt. Wie sinnvoll das eine oder das andere ist, weiß ich nicht. Aber ist klar, wenn du halt den Schutz für dich haben willst, muss das ordentlich sitzen. Und deswegen muss das auf der Haut sitzen, halt nicht auf dem Vollbart. Aber ja, weil das jetzt hier im Chat auch wieder gefragt wird, ja, es reichen außerhalb von Bayern auch OP-Masken. Es dürfen halt keine selbstgemachten sein. Oder ja, ich habe ja gesagt, die Typ 2 und Typ 2R. Ja, nee, weil wie soll da der Unterschied zu Typ 1 kontrolliert werden? Das wird nie gemacht werden und deswegen, ja. Ja, es geht, glaube ich, eher darum, dass diese ganzen selbstgenähten Masken und die Leute, die nur einen Schal vors Gesicht machen und so, das wollten sie, glaube ich, damit beenden. Aber ich halte das alles für ziemliche, ja, Nebelstocherei. Also so, was können wir noch machen, ohne dass den Leuten gleich der Kragen platzt? Übrigens aktuell dazu in Amsterdam und in Eindhoven ist es wohl zu ziemlichen Krawallen gekommen. In Eindhoven wird es jetzt schon von der Presse in Deutschland so geframed, Corona-Kritiker randalieren in der Stadt, wobei die holländischen Tweets, die ich so sehe, sagen, nee, das sind nicht die Demonstranten, das sind ist die Partyszene, die inzwischen auch schon einen Supermarkt geplündert hat und ein Polizeiauto angezündet hat. Also Corona macht die Leute auf jeden Fall langsam kirre. Ja, der Lockdown, die Lockdown-Psychose. Aber ich habe mal geguckt, aus Spaß, also wenn du es wirklich, ich hab so hatte so kurz das Ding, ich besorge mir echt so einen Darth Vader zurück in die Zukunft, so einen gelben Anzug, weißt du, wie in Breakout. Darth Vader gelb, was? Ja, zurück in die Zukunft, wo er mit dem, da kommt er doch mit dem gelben Anzug zu seinem Vater und sagt ihr, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan. Ja, so. Und so. Und ja, also so ein ABC-Anzug und vielleicht, es gibt so ein paar echt eindrucksvoll aussehende alte NVA-Gasmasken billig. Und dann gehst du so einkaufen. Tja, wie das halt so ist. Ja, und hier, das ist eine Sache, die ja auch sehr, sehr gepusht wurde und das ist halt mal wieder da, wo es alles herkommt. Das ist im Endeffekt keine, ja, es ist ein, ich weiß gar nicht, wie ich sie sagen soll, es ist keine Studie, es ist ein Projekt von der FH Münster, wie das funktioniert mit den handelsüblichen FFP2-NR-Masken. Die Nicht-Reusable-Masken, wie man die halt mehrmals verwenden kann und ob man das machen soll oder ob man das nicht machen soll. Um es kurz zu machen, ja, man kann die 7 Tage bei der Raumluft trocknen lassen und dann bis zu 4-mal benutzen oder man kann sie 3-mal im Ofen bei 80 Grad bei Unter- und Oberhitze aufbacken. Ich so. Hatte irgendwie das was. Sollte funktionieren. Ich hatte was gehört, wo dann die Journalistin gesagt hat: Ja, ich habe so Haken für jeden Tag der Woche, da hänge ich meine FFP2-Masken dran. Ja, das ist auch in diesem etwas längeren Ding, da ist sogar ein Bild, genau mit dieser Wäscheleine und Montag, Dienstag, Mittwoch, 7 Masken, genau das. Und das kommt halt alles hierher. Man muss dazu sagen, die schreiben hier selber, dass die Art und Weise, wie die das alles getestet haben, jetzt nicht den Anspruch der Wissenschaftlichkeit unbedingt hundertprozentig erfüllt und also keine Gewähr und man sollte, also ich sag's also einfach mal, man sollte sich da nicht unbedingt drauf verlassen, wenn man es ernst nimmt. Ja, nur dass ihr es mal gesehen habt auch, weil, wie gesagt, das ist halt keine Studie, sondern es ist halt das, was ihr hier seht. Das ist es. So. Und eine fortlaufende Projektgruppe, die sich damit befasst. Hier seht ihr die Bilder mit den Masken. Genau. Also die haben schon verschiedene Sachen untersucht. Ich meine, die haben sich halt schon Mühe gegeben. Hier sind natürlich auch so Details wie, ja, man soll darauf achten, dass man einen Ofen hat, der gleichzeitig aufhitzt. Ja, dass man, weil wenn man über 110 Grad kommt, dann gehen die Masken kaputt und unter 70 Grad, dann ist der Desinfektionseffekt weg und solche Sachen. Okay, ne? Aber die Piktogramme an sich sind super. Maske, 80 Grad, 60 Minuten, Ober-Unterhitze im Ofen. Das finde ich besonders Thermometer schön, ja. Zur Kontrolle im Ofen belassen. Ja, mit Hilfe eines Bratthermometers die richtige Einstellung für 80 Grad zu ermitteln, ja. Das Bratenthermometer ist essentieller Teil der persönlichen Schutzausrüstung. Derjenige, der hergeht, sagt, schön Käse drüber, ab in den Ofen, lecker. Lecker. Dann riecht sie besonders gut. Vielleicht. Mit der Oma hat man früher Kekse gebacken, jetzt werden Masken gebacken. Ja, und hier sind verschiedene Sachen. Und hier ist zum Beispiel eine Sache, also was man nicht machen soll, Waschmaschine und nicht ins Klo spülen, nicht irgendwie aus dem Fenster schmeißen, keine Ahnung, halt so sinnvolle Sachen. Aber hier steht nicht mit UV-Licht behandeln, weil nur die Oberfläche und die inneren Strukturen damit nicht behandelt werden. Da habe ich sehr viel Gegenteiliges von zugehört. So, das ist so ein Punkt, der mir total aufgefallen ist. UV-Licht inaktiviert zwar das SARS-CoV-2-Virus, es wirkt aber nur bei direkter Lichteinstrahlung, also nur an der Oberfläche. Wie ist denn das, wenn ich das kurz... Habe ich anders gehört. Wenn ich das kurz in meinen Bleischrank zum Plutonium lege, sterben die dann auch, die... Dann haben wir die nächste Mutation. In der Maskenbäckerei. Genau. Ich glaube, die werden dann... Meine erste Maske ziehe ich noch immer gleich auf. Ja, also. Das ist es halt, das Ganze erinnert mich halt wieder an den ganzen Anfang, wo keiner eine Maske hatte und alle so, oh, was machen wir mit Maske? Ach ja, wir können ja auch einfach die Alltagsmasken machen. Das ja, war ja theoretisch von Anfang an nichts anderes als eine Notbehilfslösung. Ne, das darf man nicht vergessen. Es ist schon schnell. Irre, dass die Leute erst ermutigt worden sind, diese Masken auch zu machen und sich zu besorgen und so. Und dann hinterher, oh nee, doch nicht. Siehst du sie nicht an? Lockdown. Ja, Lockdown. Ja, ich würde sagen, wir sollten unsere Masken mehrfach diskriminieren, damit das ganze Virus rausgeht. Stille. Hallo, seid ihr noch da? Was ist los hier? Jetzt höre ich euch wieder. Oh, dem Staat hat das Lied nicht gefallen. Tut mir leid, ich singe nie wieder. War das ein Copyright-Strike? Ja, keine Ahnung. War das nur ich so oder habt ihr auch kein Internet gehabt gerade? Oh, jetzt ist auch alles wieder rot. Ja, technische Probleme. Ein Sonnensturm wahrscheinlich gerade. Ja. Das sind die Kulturmarxisten. Ein EMP. Okay. Ja, aber so wie ich das sehen kann, sind wir noch da. Und ja, ich denke auch. Also bei mir ist alles okay. Ja, nur halt OPEX. Und ne, du wirst mir auch als rot an. Oh je. Ich bin aber nicht rot. Ich bin doch kein Kommunist hier. Was soll denn das hier? Rufmord. Selber rot. Ja, Chat, sag mal. Hört ihr uns auch wieder? Ah ja, läuft wieder, sagt da jemand. Ah ja, und jetzt haben wir auch das aktuelle Bild. Okay. Ich glaube, wir können einfach so tun, als wäre gar nichts gewesen. Ja, wunderbar. Hier geht es um eine weitere Executive Order vom Präsident Biden. Ich kann ja noch mal ein paar andere Sachen sagen, kurz vorher, bevor ich einsteige, was er sonst so gemacht hat. Wieder in die WHO eintreten. Das Pariser Klimaschutzabkommen soll in 2 Jahren auch wieder unterschrieben werden. Okay. Ja, das mit der Initiative to Advance Racial Equity and the 776 Commission, habe ich ja auch gesagt. Dann Revoke Order that aims to exclude undocumented immigrants from Census. Okay. Ja, die Maskensache hatte ich schon erwähnt. Und natürlich die weiteren Reparatur- und Ausbaumaßnahmen der Grenzmauer zu Mexiko mit sofortiger Wirkung. Alle staatlichen Gelder entzogen. Auch für die Wartungsarbeiten. Ja, aber Moment. Klasse Aktion. Erst müssen die Mexikaner für die Mauer zahlen und dann sagt der Biden, die bauen. Ja, dann nimmt der Biden das Geld auch noch weg. Genau. Krass. Krass. So ist es nämlich in der Tat. Ja, aber das Ding ist. Was du gesagt hast, hat mehr Wahrheit an sich, als einem lieb ist, weil die Mexikaner haben ja über bestimmte staatliche Ausgleichszahlungen tatsächlich einen Teil für diese Sachen an Geldern an die Amerikaner gezahlt. Ja, ja. Ja, und ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht, was Mexiko dazu gesagt hat, weil das ist ja tatsächlich so, dass die ja das Geld dann auch zurückfordern könnten, theoretisch. Aber gut, ist ja nicht offiziell für die Mauer gewesen. Und ein weiterer Punkt, der Joe Biden machen will, was auf der Agenda steht, ist, dass er alle Fracking-Sachen in Amerika stilllegen lassen will. Das hat er noch nicht umgesetzt und das lässt sich halt auch per Executive Order nicht machen. Aber was sich halt per Executive Order hat machen lassen, ist die Keystone XL Pipeline außer die Betriebserlaubnis zu entziehen. So, und das ist ein sehr umstrittenes Projekt. Man erinnert sich vielleicht daran, da sind halt bestimmte Planungen extra, um politische Querelen zu erzeugen, so gemacht worden, dass Teile der Pipeline durch Indianergebiet geführt haben, wo dann halt irgendwelche heiligen Stätten planiert werden mussten für diese Pipeline, bis man dann halt einen Kompromiss gefunden hat, dass es nicht mehr da über diese Länder zu machen, und die Indianer bekommen noch einen Teil an Geld von dem Betrieb der Pipeline. Deswegen protestieren jetzt halt nicht nur die Kanadier, die sagen, okay, wir verlieren 10.000 Jobs, ihr Amerikaner, ihr verliert 20.000 Jobs. Und die Indianer auf dem Gebiet, wo die Pipeline halt teilweise auch ist, die verlieren halt auch Einkommen, die protestieren auch. Alle hassen das. Die Gewerkschafter, die größte Gewerkschaftsunion in Amerika ist schockiert, weil das im Gegensatz zum Fracking ist das eine Sache, mit der die halt nicht gerechnet haben, dass es halt so eine rabiate Maßnahme dagegen gibt. Und die sind halt auch sehr pro Biden gewesen im Wahlkampf und fühlen sich jetzt halt auf den Schlips getreten, ich sag's mal gelinde gesagt. Und so geht es verschiedenen Interessengruppen, die für Biden in der letzten Wahl waren, weil die dachten, dass der bestimmte Policy-Entscheidungen umsetzen würde, die halt für die gut sind. Da werden viele Sachen merken. Dass der Biden, das hat man jetzt bei den ganzen Executive Orders gesehen, ja auch an den Beispielen, die wir ja heute hatten, der macht nicht normale Democrat-Politik, der macht halt wirklich progressive Politik. So, und ja, wird interessant, was dann noch alles passiert. Also man könnte sagen, die beiden sind... Nein, es ist jetzt nämlich so, dass die Kanadier wirklich sehr aufgeregt sind und der Trudeau quasi Reparationszahlungen vom Joe Biden gefordert hat für diese Sache. Was halt eine Rhetorik ist, die sehr seltsam ist. Gerade der Trudeau und der Biden, ich meine, dass man dem Trump sowas gesagt hat, ist ja normal gewesen, aber der Biden ist ja, hätte man jetzt... Naja, wird interessant auf jeden Fall. Mit dem Uncle Joe. Ja. Ich habe vorhin auf Twitter ein Dings gesehen, irgendwie hat jemand eine Packung Marihuana gezeigt, die er sich in Amerika gekauft hat. Da war der Biden drauf und der Slogan war irgendwie "You won't know in which country you are, wenn du das hier geraucht hast. Du fühlst dich wie Uncle Joe. Du weißt nicht mehr, wo du bist und wer du bist." Ja, Griechenland und die Türkei mal wieder, ist diese Woche wieder etwas angeheizt worden, das Verhältnis. Es gibt zwar jetzt die ersten Gespräche seit langer Zeit direkte, aber davor hat Griechenland mal mit dem Säbel gerasselt und hat einseitig seine 6-Meilen-Zone im Ionischen Meer, also das ist das westlich an Griechenland angrenzende Meer, von der Nordgrenze Griechenlands bis zur Spitze des Peloponnes, hat dort die 6-Meilen-Zone in eine 12-Meilen-Zone umgewandelt und somit ein wenig Einflussgebiet hinzugewonnen und hat dazu durchaus provokativ gesagt, sie behalten sich das Recht auch in der Ägäis vor. Da hätte das allerdings ganz andere Konsequenzen. Zwischen Griechenland und Italien auf der Seite sind die 6 Meilen mehr, sind halt nur ein paar Schritte mehr, aber im Ostteil in der Ägäis würde das bedeuten, dass sich die Türkei damit praktisch an die eigene Küste zurückgedrängt fühlen würde und Genau, die hätten nämlich de facto dann nur noch einen 2 Kilometer breiten Navigationskorridor direkt vor der Küste, ja, weil theoretisch der Territorialanspruch darüber hinaus gehen würde. Das heißt, die haben keinerlei Explorationsrechte außerhalb dieser 2 Kilometer, obwohl es ja normalerweise immer 10 Kilometer oder sowas sind, wo die die Rechte hätten. Und ja, das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel. Da hatte ich ja auch mal drüber gesprochen, dass die Griechenland genau das angedroht hat. Und das haben sie jetzt halt auf der anderen Seite gemacht. Und das kann man im Endeffekt nur so verstehen, dass sie jetzt einen Präzedenzfall erzeugen. Und sollte das nicht vor irgendwelchen Gerichten weggeklagt werden oder diplomatisch abgeändert werden, werden sie es in der Ägäis auch machen. Aber soweit ich verstanden habe, ist das eigentlich das Recht von Griechenland, das zu tun. Ja, das hängt damit zusammen, dass es unterschiedliche, man kann seine Territorialansprüche aufgrund von unterschiedlichen Gesetzgebungen definieren. Hm. Da gibt es unterschiedliche Gesetzesgrundlagen, die unterschiedliche Seemeilenzonen halt vorschreiben. Ja, und der Herr Maas, unser Außenminister, hat gesagt, wenn Griechenland nicht aufhört, da mit dem Säbel zu rasseln, dann würden alle weiteren Eskalationen praktisch auf Griechenlands Konto gehen. Ich hatte ja schon, wo ich das Thema mal vorgestellt habe, gesagt, das ist schon eine harte Nummer, das so durchzusetzen, weil es halt diese Konsequenzen hätte, praktisch, die ich gerade gesagt habe. Und das ist schon was ein Land nicht wirklich akzeptieren kann. Und ja, ich meine, die Türkei macht ja auch Sachen wie einfach irgendwelche Truppen auf irgendwelchen unbewohnten Inseln zu landen und da dann irgendwelche Gebietsansprüche zu machen, nur um 2 Monate später oder sowas die wieder abzuziehen. Und die provozieren ja auch dauernd. Ne? Und die Frage ist halt auch, das sind ja immer noch NATO-Partner auf dem Papier. Hm? Also ist ja auch noch nicht klar, was dann passieren wird, sollte es wirklich mal zu Kampfhandlungen kommen. Ja, die große Strategie war ja, die Rivalen Türkei und Griechenland in die NATO zu führen, um damit quasi auszuschließen, dass sie sich gegenseitig militärisch wieder gegenseitig angreifen, weil sie in einer Bundespartnerschaft sind. Das funktioniert bis jetzt ja noch ganz gut. Bis jetzt haben sie sich bis auf so ein paar Ausnahmen noch nicht gegenseitig beschossen. Ja, aber das Ding ist ja auch, vielleicht hätte man vorher die Zypern-Frage klären sollen. Ne? Also, das ist ja auch so ein ewiger Apfel. Und da, es wird ja auch kein Druck auf die Türkei ausgeübt, weil man den NATO-Partnern nicht wirklich verärgern will. So ungefähr. Ja, aber gut, ich meine, wenn man den Heiko Maas zu Zypern fragen würde, da wird er auch die typische Antwort geben: so, ja, er verurteilt alles. Und ja, natürlich. Das ist ein Artikel, der mich ein bisschen aufgeregt hat. Und zwar, das ist eine Lobhudelei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von einem deutschen Wumau, der halt im Endeffekt, oder von 2 deutschen Wumau, die, ja, ne, im Endeffekt, ja, ist es Zeit, in Deutschland das chinesische System zu übernehmen, weil die Chinesen können ja irgendwie alles besser machen, ne, weil man sieht ja, wie schlimm die gesellschaftlichen Tendenzen hier sind, ne, in Polen und Ungarn und Amerika mit dem Trump, der ist ja noch schlimmer, ne, ja, so. Das ist im Endeffekt der Tenor und deswegen, China ist ja wunderbar, die haben den Coronavirus ganz schnell besiegt und die haben so viele Leute aus der Armut geführt, also genau alle Talking Points, die kommunistische Partei halt immer von ihren Medienpartnern abfordert und einfach ein ekelhafter Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Hat mich wirklich aufgeregt. Ja, ich meine, die positiven Seiten von China sind halt von der chinesischen kommunistischen Partei sehr stark unterdrückt. Es gibt sie ja, aber sie sind unterdrückt. Und China vor 10 Jahren ist ganz anders als China jetzt, was die Freiheit der normalen Bevölkerung angeht. Es ist einfach so. Und deswegen ist das einfach schlimm, wenn man diese chinesische Lesart einfach so übernimmt. Also ich finde das einfach nur ekelhaft. Ja, aber gut, ich meine, ich höre auch immer so ein bisschen schon die Chinesen, wenn ich den Habeck reden höre und so. Deswegen, ich gewöhne mich langsam dran. Und wenn sie es dann einführen, sage ich, ja, wird es halt noch schlimmer. Das ist wirklich unsagbar. Tja, wir wollten doch eigentlich nicht wie die Chinesen sein. Ja, zum Abschluss noch ein paar Patente, die Ende letzten Jahres angemeldet wurden von großen Unternehmen. Ach, jetzt, bei mir springt das leider immer um, da muss ich jetzt nochmal laden. Und hier gehe ich einfach mal ein paar Sachen durch, die ich auch interessant fand. Und wer sich den Artikel durchlesen will, der kann sich dann auch weiter durchklicken. Google mit Alphabet hat an sich das am wenigsten futuristischste Patent von denen, die hier vorgestellt sind, angemeldet. Und da geht es im Endeffekt nur um weitere automatische Algorithmen, um eure Nachrichtenfeed besser strukturieren zu können. Aber weiter geht's mit Amazon. Da fängt es schon an, sehr dystopisch zu werden. Editing Content if you look sad. Ja, und zwar, es geht im Endeffekt darum, dass die Bilderkennungssoftware im Endeffekt sieht, wie bist du gelaunt, und das kann Auswirkungen haben auf Sachen wie Playlists, also was als nächster Titel in der Playlist lädt, oder ob direkt Sachen geändert werden, sowas wie Ambilights, oder im Endeffekt auch ein Patent auf diese dynamischen Videos, wo du im Endeffekt ein Video hast, was so ist wie so ein Multiple-Choice-Buch, ja, du hast halt verschiedene Szenen und du kannst halt eine Szene haben, wo alle glücklich sind, oder du hast die gleiche Szene, aber alle sind traurig. So, und das ist halt gefilmt und der Computer zeigt dir halt an, ja, ob du halt gerade, wenn du gerade glücklich bist, ich weiß jetzt nicht, ob du dann eine traurige Szene zu gucken bist, um deine Emotionen auszugleichen, oder wenn du traurig bist, um dich auszuheitern. Also in welche Richtung das so ganz genau geht, weiß ich nicht, aber ja. So, jetzt hat sich das bei mir wieder entladen. So, Connected Containers that reorder more products, also sowas wie ein Kaffeemaschinenbehälter, der halt Bohnen im Internet direkt bestellt, dass du neue Bohnen hast. Für Amazon-Drohnen Blimps, also quasi, ach, jetzt ist mir das Wort entfallen, das Deutsche. Luftschiffe, ne? Um als Einsatzzentralen und Warenlager für die Drohnen, die halt Pakete hin und her transferieren sollen. Da könnten wir doch schon mal so eine große Halle bauen, irgendwo auf dem flachen Land, wo die Luftschiffe drin gewartet werden. Vielleicht nennt Amazon den Service ja Hindenburg. Dann wird das wie so eine Bombe abgeworfen und du hast auf deinem Dach deine Paketstation. Vielleicht ist das ja die Lösung des Paketchaos. Oh, ich sehe gerade draußen den Feuerschein. Warten Sie mal, die Post kommt. Genau. Das mit dem Chatbot kommt auch gleich. Aber ich gehe noch durch. Apple Batteries in a Watch Band, also im Endeffekt eine Batterie, die wie ein filigraner Faden ist, der durch das Armband der Armbanduhr geht. Und All Fabric Wearables ist sehr interessant. Da gibt es schon einige Patente, aber Apple hat da noch kein eigenes angemeldet gehabt. Und da geht es auch um Elektronik, die eingenäht wird in Kleidungsstücke und die halt auch waschbar ist und solche Eigenschaften besitzt. Neben den elektronischen Eigenschaften. Facebook guessing who you are online. Das heißt, wenn du im Endeffekt Facebook anklickst und dich nicht einloggst, will Facebook trotzdem wissen, wer du bist. Und da gibt es the patent outlines some more obvious ways, such as cookies that follow your browser around the web, as well as some deeper tracking, such as remembering logged in users, MAC addresses, IP addresses und so weiter und so fort. Ja, Microsoft, turning someone into a chatbot. Das ist das, was man vielleicht aus Black Mirror kennt. Da gibt es nämlich eine Episode, wo, ich glaube, eine Dame ist das, deren Ehemann verstorben ist. Und da gibt es einen neuen Service, wo im Endeffekt alles, was der Herr online gemacht hatte, quasi in einen Algorithmus gepackt wird. Und dann hat man ein Bot, der sich so verhält oder der so tut, als ob er die verstorbene Person wäre. Und im Endeffekt ist es nicht ganz genau das, was Microsoft hier gemacht hat, aber es würde sich dafür auch nutzen lassen, um etwas Ähnliches zu kreieren. So, Verzeihung, ich muss es hier immer laden, weil das immer hier so ein dummes... Kann praktisch dann jeder in Zukunft seinen eigenen Johnny Silverhand haben, der einem dann irgendwie schlaue Sprüche drückt, wie sei das die verstorbenen Eltern oder so, super. Ja, also es ist nicht explizit für tote Leute gedacht, aber the patent envisions a system for taking digital content from a person, images, voice data, social media posts, electronic messages, written letters, and using machine learning to train a chatbot on replicating how that person would sound. So, also es muss nicht unbedingt um Tote gehen, aber vielleicht hast du ja einen besonders guten Customer Service Agent und da werden die ganzen Chatbots auf denen im Endeffekt. Ja, oder ich denke mal, du könntest wahrscheinlich auch so woke Blogs damit beschicken, wenn du die einfach mit dem ganzen Schwachsinn von Sibyl, Hengame und Margarete fütterst. Ja, ich warte da ja eigentlich schon lange darauf, dass sie eigentlich diese ganzen Leute durch eine KI ersetzen, weil ich sag mal, so kompliziert ist ja deren Weltbild jetzt auch nicht. Der Chris versteht immer noch nicht, dass die Leute schon alle ein Resultat einer KI sind. Das ist dann die IAI, Intersection AI. Das ist eine IAI. IAI, genau. Deswegen sind die auch mehrfach diskriminiert. Einmal als AI und einmal nochmal als IAI. Ja. Sind diese Bots dann Menschen, die dich auch Respekt gegenüber haben? Wir brauchen dann Botrechte, ja. Ja, eben. Sind das Menschen, die lernen, ja, und genau, haben die dann Rechte? Ja, alle Leute, die werden das etwa Rechte? Alle Leute, die den Bot benutzen, sind dann privilegiert und müssen. Aber das sind doch Chatbots, die sich im Internet rumtreiben und das Internet radikalisiert doch Leute. Dann hat man radikalisierte Chatbots. Wisst ihr doch sogar gesehen mit dieser Microsoft, wie hieß die nochmal? Wollte ich gerade sagen. Dave. Aber Leute, das ist doch vollkommen egal, okay? Ist doch scheißegal. Maschinenrechte, Menschenrechte, wir sitzen alle im selben Bot. Badum. Genau, im russischen Bot. Ich fand den gut. Wow. Sitzen alle im russischen Bot. Ha, der Chris hat zugegeben, der will mit hier Sibyl Schick im selben Boot sitzen und Händchen halten. Das kommt dann. Das kommt dann dabei heraus, wenn man seine Maske nicht oft genug abgekocht hat. Genau, ja. Ja. Und dann werden alle Bots. Die neuesten Bilder nicht, dass Chris und Sibyl auf eine Bank passen. Ja. Und das ist dann steht hier der, wie hieß der hier von Artikel 13, der CDU-Politiker? Der Voss. Genau. Der Voss. Sagt dann, ich hab's doch gewusst, ihr habt alle gesagt, ihr werdet keine Bots, aber hahaha. Also wenn das irgendjemand zuhört gerade und das zeichnen will, bitte nicht zeichnen, wie Chris mit Sibyl im Boot sitzt, okay? Oh, das habe ich da nicht. Wie seid ihr denn da jetzt drauf gekommen? Wie sind wir denn da jetzt drauf gekommen? Das ist OPEX seine wilde Fantasie hier. Auf dich projiziert. Du hast gesagt, dir hat es gefallen, als ich das mit dem Bot gesagt habe, mit dem Witz Bot, ja. So, Ja, das war falsch. Ich hätte sagen sollen, sei ruhig, OPEX. Ganz genau, belohne ich mich. Ich schalte auch morgen wieder ein zu Projekt Bot und Bottchen. Bettchen? Ja. Bot und Böttchen. Bot-Innen. Wer den Bot hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, sage ich da nur. Genau. Kein Spott. Das war das Wort am Bot-Tag. Genau. Bot ist Bot. Heute eine etwas kürzere Ausgabe aufgrund der Bot halt. Unsere anderen Bots haben zu viel zu tun. Genau. Der Ebel-Bot muss sich um seine Nachwuchsbots kümmern. Ja. Ihr seid alle Bots, aber ich bin Axel Fotz. Sind wir Autobots? Oder Decepticons? Er machte, are we the Decepticons? Ja. Geht in den Wald, lasst euch nicht gendern und so. Setzt eure Masken auf, damit man euch nicht erkennt. Genau. Für den Lesespaß sorgt thatsafespace.net. Und Miete pro Kopf. Und Knicklicht. Und das Buch von Schäm dich heißt es. Genau. Die hat und, das gibt es aber erst in drei Lockdowns. Das ja. gibt es in drei Lockdowns. Schaut euch die Doku über die Dreharbeiten zu Das Boot an. Die ist von Arte auf YouTube. Super sehenswert. Fand ich zumindest. Du musst ja öffentlich-rechtliche gucken. Du zahlst auch dafür. Das ist ja auf YouTube, das ist ja wie Spenden. Ui. Alles klar. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Ja. Ihr wisst Bescheid. Bis nächste Woche. Haut rein.